Hallo und ganz herzlich willkommen zum 143. Conncast Themenpodcast. Heute geht es darum, wer denn der schlauste und beste Ermittler aus der Serie Detektiv Conan ist. Und das möchte ich heute nicht alleine erörtern, denn das wäre ziemlich langweilig, denn mit dabei ist auch Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Guten Tag zusammen. Ich bin gespannt, ob wir den schlauesten Ermittler heute zusammen finden. Genau, und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Genau, dann machen wir mal direkt den Beginn und vorab noch ein kleiner Hinweis bezüglich der Aktualität unserer heutigen Ermittlungen, Diskussionen, Fachsimpeleien. Denn es gibt ja auch in der aktuellen Entwicklung von Detective Conan einige relevante Passagen, die wir nicht außer Acht lassen wollen. Deswegen hier an dieser Stelle der Hinweis, dass wir auf dem Stand von Band 100 diskutieren. Also falls ihr den 100. Band oder die passenden Weeklies dazu, die es ja schon seit längerem gibt, noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das vielleicht zuerst tun. Ansonsten lauft ihr hier Spoilergefahr, leichte Spoilergefahr, denn naja, wenn man 99 Bände gelesen hat oder ich sag mal auch 70, 80 Bände kennt, ist man eigentlich auf der guten Seite. Aber wir möchten hier eben einen Rundumschlag heute auffahren, wer denn wirklich der allerbeste Ermittler von Detective Conan ist. Und das geht natürlich nicht, wenn man nur, ich sag mal, 30 Bände betrachtet, sondern wir bewegen uns auf dem ganz, ganz, ganz aktuellen Stand. Naja, ganz aktuell nicht, sondern 100 Bände, wie gesagt. Das danach lassen wir mal hin unter den Tisch fallen, weil da auch nicht sonderlich viel passiert. Genau, aber hier an dieser Stelle der Spoiler-Hinweis gleich zu Beginn. Genau, der Podcast heute ist in verschiedene Blöcke aufgeteilt, so wie ihr es auch schon von ein paar anderen Themen-Podcasts kennt. Und wir beginnen direkt damit mit unserem ersten Themenpunkt heute. Warum gilt denn eigentlich Conan Edogawa als der schlauste Charakter der Serie? Beziehungsweise auch Shinichi Kodo natürlich. Conan, Shinichi geht ja in die gleiche Richtung. Warum gilt er als der schlauste Charakter der Serie? Ja gut, ich würde sagen, ein großer Punkt, der dabei ist, ist natürlich einerseits, wir wissen, wie viele Fälle Conan löst. Also ich bin mir sicher, Heiji löst auch den einen oder anderen Fall, aber das kriegen wir so gar nicht mit. Und was natürlich ganz klar ist, weil Conan die Hauptfigur von Detektiv Conan ist. Von daher sehen wir natürlich einfach, dass er unheimlich viele Fälle, sehr knifflige Fälle schon gelöst hat. Das macht natürlich, verstärkt natürlich diesen Eindruck, den man von Conan aka Shinichi hat, dass er eben sehr schlau ist, sonst hätte er sie ja nicht lösen können. Gut, bei manchen hat er natürlich auch ein bisschen Hilfe, das ist auch wieder ganz klar, aber so im Großen und Ganzen haben wir halt eine Vielzahl an Fällen. Und was auch eine wichtige Rolle spielt, dass die Hauptfigur ist, finde ich, sehen wir auch immer wieder, oder können wir auch immer wieder in der Gedankenwelt von Conan teilnehmen und dann natürlich auch so den einen oder anderen Schluss ziehen, den wir vielleicht bei anderen Charakteren nicht schließen können. Also wo andere Charaktere auftreten, in die wir nicht hineinschauen können, weil wir das aus Conans Sicht sehen quasi, bleiben uns da vielleicht der ein oder andere Gedankengang verloren, der aber trotzdem vielleicht stattgefunden hat und auch gar nicht so doof war, sondern im Gegenteil ziemlich schlau. Und das haben wir natürlich bei Conan nicht. Hier sehen wir direkt so ein bisschen seine Gedanken. Natürlich manches in der Fallauflösung gerade ist auch aus Spannungsgründen natürlich aufgelöst oder bleibt zurück, bis dann die Auflösung erfolgt. Von daher ist das, glaube ich, so mit ein Grund. Einerseits halt diese Vielzahl an Fällen und andererseits, dass wir immer in dieser Gedankenwelt mit drin sind. Dass das Conan so auszeichnet. Oder wie seht ihr das? Ja, das auf jeden Fall. Ich wäre da auch bei so einem gewissen Cognition Bias, weil wir das halt immer sehen, wie Conan das macht. Für so ein ganz nettes Gegenbeispiel oder beziehungsweise das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was Johannes gerade erwähnte, dass wir Conans Gedanken immer sehen, kann man sich auch sehr gut einige Folgen von Magic Kaito 1412 ansehen, die ja teilweise auch Detektiv Conan-Fälle adaptieren, wo Conan vorkommt, die wir dann aus Kids-Perspektive sehen, wo wir dann nicht Conans Gedanken haben, wo es dann mehrere Szenen gibt, wo man Conan sieht aus Kids-Sicht, wie er Conan beobachtet und Conan guckt dann halt rum und beobachtet Sachen und so, aber wir kriegen seine Gedanken nicht mit, aber wir sehen, man sieht offensichtlich, er denkt über was nach, aber wir wissen nicht was. Und das ist mal so diese andere Perspektive auf Conan, die wir innerhalb von Detective Conan natürlich nur ganz, ganz, ganz, ganz selten haben. Also außer, dass Conan dann im letzten Kapitel vor der Fallauflösung den finalen Gedanken nicht ausspricht, sondern dass wir das dann erst da sehen, aber wir sehen ja wirklich viel von seinen Gedankengängen. Ich glaube, das ist deswegen, glauben wir das, aber, und dann auch wahrscheinlich, weil uns das Weil wir vielleicht auch vergessen, dass Yusaku existiert, weil der wird ja eigentlich auch als ziemlich schlau dargestellt. Ja, ich finde auch, man sieht das immer sehr gut bei Heiji-Fällen gerade, weil man sonst durch Conan mit Conans Gedanken quasi mitgetragen wird durch den Fall. Dann hat man zum Beispiel bei Heiji-Fällen, finde ich persönlich, ich glaube, das geht auch vielen so, immer das Gefühl, dass da so ein bisschen was auch zwischen diesen beiden, also zwischen Heiji und Conan passiert, was man so als Leser oder Zuschauer nicht mitbekommt und erst eben ganz am Ende präsentiert bekommt, weil die auf einer ganz anderen Ebene dann arbeiten. Während man, ja, wie Johannes richtig sagt, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, wie ich finde, dass man mit Conan durch die Serie durchläuft, alle Ermittlungen sozusagen über Conans Schulter mitbekommt und ja, von ihm ja durch die Serie oder ihn durch die Serie begleitet. Ja, und natürlich wäre es auch doof, wenn wir ein Anime oder ein Manga hätten zu einem Charakter, der nur eine, ja, ich sag mal, mittelmäßige Intelligenz hätte. Das würde wahrscheinlich den Reiz der Serie nehmen, beziehungsweise es macht ja gerade den Reiz von Conan aus, dass wir einen sehr, sehr intelligenten und guten Ermittler haben, nämlich eben Conan, beziehungsweise Shinichi. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also allein schon vom Punkt Hauptcharakter her hat man halt den Eindruck, dass er der Beste ist, weil wir natürlich von ihm die meiste Spielzeit und auch seine Gedankengänge mitbekommen. Daher, ja, sind wir quasi live bei den Ermittlungen gerade am Anfang auch dabei, erleben, was er sich für Gedanken macht. Und ja, als Hauptcharakter ist nun mal der Schluss naheliegend, dass man halt denkt, ja, er ist automatisch der Beste. Ich finde aber auch, ja, was man auch gut mit in den Aspekt einbeziehen kann, ist quasi das, ja, literarische Vorbild ist ja, denke ich, für Conan Sherlock Holmes, und der ist ja generell in der Literatur oder in anderen DVD oder Serienanimationen auch ein sehr guter Ermittler, wird ja in den eigenen Serien eben auch dort als der beste Ermittler dargestellt. Und wenn man das jetzt auf Conan überträgt halt, dann ist ja Conan quasi der Sherlock Holmes von Detektiv Conan und hat als solcher natürlich seine entsprechenden Eigenschaften auch, dass er das alles eben sehr gut kombinieren und beobachten kann. Und ja, wir kriegen das ja quasi alles mit, was er sich halt so denkt. Und gerade dann bei der Fallauflösung ist es ja dann eben auch so, dieses Phänomen, man bekommt zwar die Ermittlungsschritte mit, aber so wirklich selbst als ja, Zuschauer der Anime-Episoden kommt man ja nicht hundertprozentig hinter dieses ganze, ja, Geschehnis, was sich abgespielt hat. Und wenn Conan das dann halt entsprechend auflöst, dann bekommt man das ja alles, ja, quasi vor Augen gehalten und denkt sich dann halt, oh ja, das habe ich gar nicht gesehen, dieses Detail. Er hat es aber bemerkt und deswegen ist er halt schlauer als der Zuschauer. Wobei man bei diesem Sherlock Holmes Beispiel ja aber auch sagen muss, dass es ja ganz klar auch in der Sherlock Holmes Serie, also auch in den originalen Büchern, so kommuniziert ist, dass Sherlocks Bruder Mycroft Holmes fähiger ist als er. Das sagt Sherlock ja auch, meine ich, in den Büchern unumwunden selbst. In den verschiedenen Adaptionen ist das natürlich, je nachdem, was für einen Fokus man da legt. Aber es gibt dann immer, dass die Parallele haben wir auch in Detektiv Conan, wo man dann auch vielleicht sagt, es gibt Charaktere, die sind schlauer, die sind nur vielleicht keine Detektive, eben bei Mycroft ist eher Politiker bzw. Spion, je nachdem, wie man die originalen Werke interpretiert. Und bei Conan ist das eben sein Vater, Yusaku, der relativ bald und auch explizit von Gosho Aoyama so als der Mycroft zu Shinichis Sherlock positioniert wird. Und das ist dann so die Frage, wie bewertet man das? Somit, er ist kein Ermittler, aber er ist schon schlauer eigentlich. Und man muss dazu sagen, in Yusakus Fall ist es ja auch, Yusaku ist ja eigentlich halber, eigentlich fast ein Detektiv. Auch wenn Yusaku eher so Schriftsteller sein will, aber eigentlich in der Art, wie er oft arbeitet, ist er ja schon ein Detektiv. Ja, mir kommt halt sofort immer die Boss-Enthüllung ins Gedächtnis, als Conan da sozusagen noch gestrauchelt ist mit der Botschaft Put on Mascara, was glaube ich, was Yusaku eben im richtigen Sinne zusammengepackt hat, was Conan da sozusagen durch die Lappen gegangen ist, auch wenn es kein es ist ja kein Fehler, aber Yusaku war da eben doch einen ganzen Hauch voraus. Und das ist eben das, was mich dann auch so ein bisschen an diese, wie Lasse schon sagte, an diese Mycroft und Sherlock Beziehung erinnert. Und deswegen ist auch das Thema des heutigen Podcasts hier so ein bisschen, naja, schwammig gehalten nicht, aber ich meine, wenn es allein um die Intelligenz geht, dann wäre es vielleicht ein ganz anderes Ranking als beim Ermittler. Also es spielt natürlich alles da irgendwie mit rein. Aber ich finde schon, dass Yusaku als Ermittler gelten kann, auch wenn er sich selbst als Schriftsteller bezeichnet, dass sein Hauptberuf ist, aber eigentlich ist er ja schon einer, oder? Würde ich dir auch zustimmen, ja. Also er ist ja auch in einigen Fällen dann tatsächlich mit dabei und versucht aktiv die Fälle zu lösen und das geschieht nicht nur irgendwie nebenbei, weil er halt ein guter Krimi-Autor ist, sondern weil er wirklich, weil ihm daran gelegen ist, den Fall zu lösen oder im Fall der Boss-Identität, weil er da eben dahinter kniet und gerne ja, Rätsel löst, Mordfälle aufdeckt, auch wenn er nicht seine Leidenschaft ist jetzt, um das so zu sagen, ja. Ja, aber man bekommt es ja auch in anderen Fällen halt mit, so beispielsweise in dem Fall mit dem Schnee da, wo Shinichi und Heiji in Jung noch sind. Da ist ja Yusaku auch vor Shinichi mit dabei oder auch in anderen Fällen, wo dann Yusaku das Ganze nur erzählt wird und er das dann sofort weiß und Shinichi halt noch mitten am Überlegen ist. Also würde ich Yusaku auch auf jeden Fall zu den Ermittlern halt dazuzählen, auch wenn es nicht mehr sein Hauptberuf ist, aber trotzdem hat er ja weiterhin Spaß und Freude und auch Nervenkitzel, diese ganzen Mysterien halt zu lösen. Also man muss, also in jedem Fall eigentlich, wo Yusaku auftaucht, er ist eigentlich immer schneller als Conan. Und er macht das. Er ist immer schneller als Conan und er macht es mit deutlich weniger Details. Und wenn es ihm auch nur erzählt wird, durchschaut das sofort. Also immer wenn Yusaku auftaucht, ist er eben dieses Mycroft-mäßige, er ist einfach immer besser und schneller. Ja. Und das weiß er auch. Und gerade in diesem Flashback-Fall will er ja auch Shinichi dazu verleiten, selbst auch besser zu werden. Also ja. Er sah, wo man dann immer so ein bisschen sagt, warum sagt Yusaku Shinichi manchmal nicht die Lösung direkt, ist eben, weil Yusaku dann auch sagt, naja, Shinichi soll das schon mal selbst als Detektiv auch an sich wachsen und nicht alles vorgekaut bekommen. Und aber noch auf jeden Fall ist Yusaku der Bessere und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es in der Serie irgendwann den Punkt gibt, wo Shinichi seinen Vater mal übertrifft und ob das irgendwie so gegen Ende passiert oder nicht, ob er da vielleicht für noch zu jung ist. Aber das ist auch so eine Sache, auf die man vielleicht so ein bisschen achten kann. Ja, also es ist definitiv das so, also diese Parallelen zu Mycroft Holmes, die sehe ich auch, also die sind unverkennbar tatsächlich und es ist auch so, wie du sagtest, im Originalwerk hat Sherlock Holmes das auch so deutlich gesagt, dass Mycroft eigentlich überlegen ist, aber seine Fähigkeiten gar nicht voll auslebt sozusagen und dann nur in seinem Club rumsitzt. Von daher, ja, ist das auch irgendwie da noch so ein Stück weit Parallele, aber deswegen sehe ich Yusaku auch als klaren Kandidaten für unsere Kategorie 5, zu der wir später noch kommen werden. Aber ich muss schon sagen, wenn wir uns auch Conan betrachten, ist die Frage natürlich, warum gilt er als der schlauste Charakter? Ist natürlich dann so ein bisschen provokativ, suggestiv, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich finde natürlich, da spricht vieles dafür, dass es auch so ist und er wird uns natürlich auch so verkauft und man muss sagen, am Ende des Tages hat er alle Mysterien und Fälle gemäß dem Motto, es gibt immer nur eine Wahrheit und ich finde sie so gelöst. Nicht? Also das ist natürlich dann auch eine bemerkenswerte Leistung und ich hatte es vorhin schon gesagt, natürlich, manchmal kommt er nicht direkt drauf oder geht erstmal einen Irrweg oder sowas, aber am Ende steht immer die Auflösung und manchmal endet ein Fall auch tragisch. Aber insgesamt muss man schon sagen, das ist eine sehr bemerkenswerte Leistung und er macht das schon ziemlich gut, gerade wenn wir uns dann natürlich später nochmal die Polizisten angucken oder wer da sonst noch so ermittelt, steht er in diesem Ranking schon, wenn nicht an der Spitze, wenn wir da vielleicht noch jemand anderen verorten würden, ziemlich, also auf jeden Fall in den Top 3. Also das ist ganz klar und es ist auch schon, denke ich, so ausgelegt, dass er als der Schlauste oder ein Schlaukopf gelten soll. Ja. Vielleicht ist das der geeignete Punkt, wo du jetzt auch schon den fünften Punkt auf unserer Tagesagenda angesprochen hast, weiterzumachen mit dem zweiten Punkt, nachdem wir jetzt so einigermaßen erörtert haben, warum Conan als der schlauste Charakter der Serie gilt, welche Eigenschaften denn eigentlich einen guten Ermittler ausmachen. Das ist ja nicht nur Intelligenz, das ist natürlich ein Hauptfaktor, ohne Intelligenz kommt man natürlich nicht voran, aber auch andere Faktoren, Ich finde sehr stark, auch ein breites Allgemeinwissen zählt da mit rein, wenn man das nicht schon zur Intelligenz mit dazu zählt. Aber auch dieses, was gerade bei Conan und auch bei ein paar anderen Charakteren sehr stark ist, dieses immer vor Ort sein wollen, direkt vor Ort ermitteln wollen, jedes Detail des aktuellen Falls erfassen wollen. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ob das für euch auch einen guten Ermittler ausmacht oder ob ihr noch andere Faktoren habt, die eventuell einen guten Ermittler ausmachen könnten. Also du meinst jetzt so deine Eigenschaft, so diese Neugier, dass man immer mit dabei sein will und so. Ja, genau. Und wenn irgendwo jemand schreit und sich ein Mord ereignet haben könnte, dass zum Beispiel Conan dann ja direkt immer losrennt, als erster vor Ort sein möchte, die Beweise sichern möchte, während zum Beispiel, als Negativbeispiel zu nennen, Kogoro, ich glaube nicht, dass er, also er ist ja nicht mal der Erste, der am Tatort zugegen ist, sondern dann ja meistens Conan, der vorgeprescht ist. Und Kogoro taucht dann später auf, wenn er überhaupt irgendwann mal auftaucht. Ja, ich hätte das vielleicht auch eher so noch in diese Kategorie Elan reingepackt, also mit wie viel Geist und Seele man dann dabei ist. Und ich glaube, man muss, um ein guter Ermittler zu sein, mit Leib und Seele dabei sein. Und wir wissen jetzt, du hast gerade Kogoro zum Beispiel angesprochen, ja, der trinkt dann auch mal oder sonst irgendwas einen über den Durst und ist dann natürlich nicht mehr so in der Lage, irgendwelche Deduktionen anzustellen. Und wenn man zum Beispiel aber jemand anderen angucken, zum Beispiel Takagi, das ist immer ein sehr engagierter Polizist beispielsweise, was natürlich eine sehr gute Eigenschaft für einen Ermittler ist, aber ihm mangelt zum Beispiel nach meiner Auffassung so an Kombinationsfähigkeit und vielleicht auch ein Stück weit an Auffassungsgabe, vielleicht bei ihm auch noch an Selbstvertrauen, jetzt um meine negative Sachen sagen, sollte jetzt gar kein Takagi-Bashing sein, nur ich glaube halt, dass dieses alleine dieser Tatendrang noch nicht viel helfen. Ich glaube, das Wichtigere ist dann auch wirklich diese Kombinationsfähigkeit, also aus diesen Hinweisen, die man dann am Tatort findet, dann entsprechend Schlüsse zu ziehen, das ist unheimlich wichtig und ich glaube, das macht einen sehr guten Ermittler aus, weil man, natürlich kann man dann viele Schlüsse rausziehen und häufig zieht man dann die falschen, aber die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, aus den Hinweisen, die man gegeben hat, das ist, glaube ich, eine sehr hohe Kunst und das macht, glaube ich, einen sehr guten Ermittler aus. Und darauf auch bezogen und auch dem, was davor ist mit Kogoro, aber auch der Kombinationsfähigkeit. Es gibt ja in Band 42 den einen Fall, den Ran tatsächlich löst. Und da können wir später auch nochmal drüber sprechen, aber da telefoniert sie ja auch mit Shinichi und der gibt ihr ja noch so ein paar Sachen, wie das so ist als Detektiv. Und da sagt er eben auch, glaub mir, ein Detektiv plagen immer Zweifel, wenn er seine Theorien zum Besten gibt. Das ist unvermeidlich. Er überlegt immer, ob er nicht irgendwo doch ein klitzekleines Detail übersehen haben könnte. Und das ist eben auch so ein Aspekt, dass man sich auch immer selbst hinterfragen muss und die eigene Schlussfolgerung auch immer intern auf den Prüfstand stellen muss, ob es da nicht doch was gibt, was zum Beispiel auch eine Schwäche von Kogoro ist, wo wir jetzt bei ihm sind. Weil Kogoro sich selbst hinterfragen ist äußerst selten. Das ist dann immer auch eines seiner Probleme, aber das auch macht auch ein Detektiv aus, dass er das immer sich auch immer selbst hinterfragt. Und was Shinichi Ran hier noch rät, ist, wie sie den Täter entlarven kann, beziehungsweise bloßstellen kann, ist, versetz dich in die Lage des Täters, welche Situation würde dich in die Bedrohung bringen. Also auch dieses, dass man in der Lage sein muss, von dem Täter sich in die Gefühlswelt oder auch in deren Logik in einem gewissen Maße hineinzuversetzen, um ihre vergangenen Handlungen analysieren zu können, aber auch um vielleicht ihre zukünftigen Handlungen, was dann für eine Auflösung hilfreich sein könnte, auch erahnen bzw. vorhersehen zu können. Ja, und dieses, ja, sich in andere hineinversetzen, würde ich auch in dem Punkt auch ausführen, wenn man jetzt vielleicht auch Zeugen und Angehörige halt befragt, dass man dann eben ja da auch so ein gewisses Maß an Empathie und Verständnis für die halt entwickelt, um vielleicht ein bisschen mehr aus denen halt rauszukriegen, weil sie ja im tragischen Fall gerade einen geliebten Menschen verloren haben, wenn wir von Mord ausgehen. Und dann sind die natürlich nicht so gesprächsbereit. Und wenn man dann dieses Charisma oder Redegewandtheit oder wie man es nennt, halt hat, dann sind die vielleicht eher bereit, einem was zu erzählen, auch was Ungewöhnliches, was halt sonst nicht immer der Tatsachen entspricht, also dem Alltäglichen. Und das ist es ja auch oft, was dann zur Lösung des Falles führt, irgendeine kleine Ungereimtheit, die ja sonst nie passiert. Und ich glaube, wenn man halt diese Empathiefähigkeit nicht hat und sich halt wirklich nur darauf verlässt, halt das lösen zu wollen und sich nicht in andere hineinversetzt, dann würde man diesen Punkt halt nicht erreichen und auch in dem Punkt dann weniger herausfinden können. Ja, und wo du das gerade ansprichst mit der Zeugenbefragung, ist ja auch ganz wichtig, so ein Gespür dafür zu haben, was denn wohl wichtig sein könnte, auch die kleinsten Details dann irgendwie zu erkennen, zu verstehen und auch an Orten vielleicht zu gucken, wo jetzt der normale Ermittler, sage ich mal, nicht nachschaut, sondern sozusagen noch so ein Ass im Ärmel zu haben. Dieses Detail zu erkennen, das halt zum Beispiel der Polizei dann entgeht, was aber für die Fallauflösung unheimlich wichtig ist. Okay, bei Conan ist es natürlich so, dass wir es so oder so präsentiert bekommen, weil das ist ja der Sinn und Zweck des Mangas bzw. des Animes. Aber gerade da an solchen Orten nachzuschauen, finde ich dann auch tatsächlich wichtig. Oder wie du sagtest, bei den Zeugen dann zu wissen, welche Personen man befragen könnte, müsste, was es da für Hinweise geben könnte, wohin die Frage denn eigentlich abzielt. Also wenn man einen Zeugen befragt und einfach nur einen Katalog hat mit Fragen, die alle runtergeht und dann sich dann nur zu Notizen macht, wird man am Ende wahrscheinlich nicht so schlau sein, als wenn man da wirklich dahinter steckt oder dahinter steht und wirklich ja, das letzte Detail herausfinden möchte. Ja, ich glaube, alles in allem wird das irgendwie Mischmasch aus allem sein, nicht? Also die bringt der beste Ermittler nichts, wenn er gar keinerlei Elan hat, irgendwas aufzuklären. Und auch Leute, die so sehr viel Elan haben oder so Mitgefühl oder solche Sachen, aber wo dann die Kombinationsgabe nicht gegeben ist, aber werden auch ein Problem haben. Also es ist natürlich, denke ich, ein guter Ermittler braucht dann von all dem, was wir jetzt so genannt haben. Ich fand auch das mit der Selbstkritik fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Dass man sich selbst immer kritisch sieht, seine Thesen und Theorien. Ich glaube, diese Punkte, die braucht man alle insgesamt, muss die versuchen, in sich zu vereinen. Und ich glaube, den Reiz von Conan oder was wir für Ermittler auch haben, macht so ein bisschen aus, dass viele verschiedene Ermittler ihre Fähigkeiten, also manches immer sehr ausgeprägt ist und manches vielleicht weniger ausgeprägt und dass sich dadurch auch ein ganz guter Mischmasch in den Ermittlern selbst ausmacht und manchmal ergänzen die sich dann auch einfach ganz gut, gerade so im Zusammenspiel mit Conan oder so. Von daher, das macht, glaube ich, einen guten Ermittler aus und macht auch ein Stück weit die Ermittler in der Serie aus, dass die alle eben nicht so, weiß nicht, perfekt sind oder alle in einem besonders gut sind, sondern dass das sich auch so ein bisschen verteilt. Ja, und was ich gern vielleicht in dem Moment auch noch gern vielleicht erwähnen möchte, ist vielleicht so dieses Zusammenarbeiten und diese Teamfähigkeit, gerade auch im Punkt der erste Fall von Heiji ja, und Shinichi halt, wo ja Heiji im Prinzip ganz versessen darauf war, Shinichi zu besiegen und bessere Schlussfolgerungen und schneller zu sein als er und er ja dann den falschen Schlussfolgerungen unterliegt und später arbeiten sie ja dann zusammen und helfen sich ja dann so gegenseitig und haben dann eben nicht mehr dieses Konkurrenzdenken, dass man eben besser sein muss als der andere. Also auch so dieses, ja, dieses Zusammenarbeiten mit dem Ermittlerteam, mit den Kollegen, dass man eben, ja, das bestmögliche Ergebnis erzielen will und nicht sich als einzelner bester Ermittler darstellen will, um irgendwie die Lorbeeren zu ernten. Ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen in Richtung Ehrgeiz gehend, denn natürlich braucht man, um einen Fall lösen zu wollen, den Ehrgeiz auch, dass man sich sagt, ich möchte diesen Fall jetzt lösen, um ihn zu lösen und nicht damit ich der Beste bin und der keiner vor mir war, sondern dass man diesen Ehrgeiz eben nutzt, um auch gemeinsam zu arbeiten, an der Sache zu arbeiten. Also ich glaube, den braucht man tatsächlich. Denn wenn man sich beispielsweise Kogoro anschaut, natürlich will er gerne Detektiv sein und so, aber wenn er dann in einem Fall tätig ist, den er jetzt nicht zufälligerweise selber löst, weil er da auch wirklich Ehrgeiz hat, sondern in anderen Fällen, wo er einfach daneben steht und denkt, das würde ihm einfach so zufliegen oder es kommt dann irgendwann ein narkoleptischer Anfall und es fliegt ihm so zu, da fehlt ihm einfach dieser Ehrgeiz auch da ne, sich was an, engagiert zu sein, hatten wir vorhin, und sich da in die Sache reinzuknien, auch mal mit der Lupe auf den Boden zu gehen und die Beweise zu sammeln, das fehlt da einfach. Aber wenn man dann, wie Olli jetzt sagte, wie Heiji so krankhaft dahinter ist, um das, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so sehr dahinter steht und einfach diesen Fall als allererster lösen möchte, nicht nach links und nicht nach rechts schaut, sondern immer nur nach vorne, dann ist das auch nicht positiv. Aber ich glaube, so ein gesunder Ehrgeiz ist nicht verkehrt und, glaube ich, sogar notwendig, um ein guter Ermittler zu sein. Ich würde auch nicht sagen, dass dieses vom Ehrgeiz zerfressen, das trifft bei Heiji im ersten Fall zumindest schon zu. Also Heijis Verhalten im ersten Fall war ja wirklich teilweise nicht so cool, weil er eben dann dieses innerliche Verlangen hatte, irgendwie da Shinichi zu besiegen, was dann ja auch die große Lehre des Falls ist. Und das sieht man da ja auch im weiteren Verlauf. Eine andere Sache, die jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen ist, aber sich aus den anderen Sachen ergibt, aber dass man natürlich auch als Ermittler seine eigenen Voreingenommenheiten und Vorlieben ausblenden können muss. Das ist ja auch das haben wir ja gerade gesehen, die drei Ks von Osaka mit Conan und Ray Curtis, wo sich ja Shinichi mal nicht so cool verhalten hat in dem Fall. Zumindest, also er hat es schon verstanden, aber er hat es aktiv geleugnet. Und dann natürlich auch der Fall mit Ran da auf der Skihütte, wo Ran die Aufklärung für Shinichi macht, mit ihrer Lehrerin, wo es dann natürlich auch schwer war, da für Ran. Aber das sind eben auch die Sachen, wo man sich da nicht von hindern lassen kann. Und auch mit den eigenen Voreingenommenheiten sehen wir auch ganz gut bei einem anderen Detektiv, nämlich bei Saguro Hakuba, der in Detektiv Con nicht so oft auftritt, aber doch schon zwei Fälle, der ja im Wettstreit der Super-Jung-Detektive, wie es heißt, also Detektiv Koshien aus Band 54-55, ist Hakuba ja insgesamt schon der schlechteste Detektiv, weil er eben dann am Ende sich rausstellt, er hat sich zu sehr auf einen der Verdächtigen fokussiert, weil derjenige eben ein Dieb ist. Und Hakuba ist halt sein Gegenspieler, das Kaito Kid. Und dann sagt ihm Heiji ja auch, ja, aber nur weil der Typ ein Dieb ist, heißt es auch, dass er ein Mörder sein muss. Und dann sagt Hakuba ja auch sogar so, ah, touché. Und denkt dabei an Kid, dass man dann eben auch die eigenen Voreingenommenheiten gegen gewisse Leute oder Personengruppen zurückstecken können muss. Sonst steht man halt ziemlich blöd da in so einem Wettstreit. Oder auch allgemein, wenn es um echten Mord geht. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, dass man auch die Personen, die einem lieb gewonnen sind, sozusagen als Verdächtige nicht ausschließt. Das ist ja auch sowas, was, ich glaube, Sherlock Holmes immer ausgezeichnet hat. Und ja, das sehen wir natürlich hier bei Conan oder beziehungsweise Shinichi dann wieder. Was auch noch meiner Meinung nach wichtig ist, da ist tatsächlich auch dieses breite Allgemeinwissen, auch so von nutzlosen Dingen, die Conan, wo er sagt, er hat es im Fernsehen aufgeschnappt, was man irgendwie nicht so als Normalsterblicher nicht weiß und wo wir als Zuschauer oder Leser dann denken, aha, ist das so? Okay, ja. So irgendwelche, mir fällt jetzt gar nichts, kein konkretes Beispiel ein. Aber dieses, ich sag mal, dieses Wissen für Dummies, wo man selber ganz erstaunt ist. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig ein Beispiel habt, ob ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe doch sehr. Also ich weiß, was du meinst, aber ich überlege gerade, was da ein geeignetes Beispiel sein könnte. Conan hat so viel unnützes Wissen schon gestreut, aber ich finde, das zeichnet ihn ja tatsächlich auch mit aus als Ermittler, dass er gerade das eben weiß, weil es auch dann für die Fallauflösung natürlich wichtig ist, und ohne dieses kleine Detail hätte man den Fall dann auch nicht lösen können. Vielleicht jetzt in Bezug, fällt mir ein, auf die Tatwaffe oder so, als mal das Opfer mit diesem Videoband erwürgt wurde, wenn man das so ganz lang zieht, dass das dann nicht durchreißt, sondern eben als Tatwaffe dienen kann. Ja, genau, sowas in der Art, ja. Oder auch ein ganz bekanntes, also ein ganz frühes Beispiel aus dem allerersten Band, wo es auch ein bisschen lächerlich ist, ehrlich gesagt, ist, dass Shinichi scheinbar aus der ganzen Nachbarschaft weiß, wo es eine Schule mit einem Schornstein in der Nähe gibt. Wo er dann ja absucht und dann sagt, ich habe jetzt alle Schulen mit Schornstein in der Nähe abgesucht, wo man sich denkt, okay, also das ist schon so ein bisschen sehr detailliertes Wissen. Also manchmal, das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagt, da ist ja auch noch Frühphase des Manga. Also da driftet das schon so ein bisschen ab ins Extreme, was man so alles wissen, was Conan so alles wissen kann. Aber ja, was Physik angeht, Medizin, alles mögliche, Literatur, was Conan da für Trivia-Fakten raushauen kann, die dann potenziell auch hilfreich sein können, ist schon ziemlich erstaunlich. Aber auch in einem gewissen Maße nötig. Das haben ja auch andere Detektive. Also Conan ist ja nicht der Einzige. Also Heiji hat ja auch schon so seinen gewissen Anteil an Wissen von Yusaku, brauchen wir da gar nicht reden. Der weiß ja eh alles. Was dann aber auch natürlich der Vorteil ist von gewissen Ermittlern, wo man sagen muss, dass ein Ermittler vielleicht insgesamt nicht so gut ist wie Conan, aber dann mal bei einem Fall glänzen kann, der in sein Fachgebiet fällt, wo er dann noch größeres Expertenwissen hat. So ist es ja auch zum Beispiel in dem einzigen Fall, wo Heiji wirklich früher auf die Lösung gekommen ist als Conan, in dem Kendo-Fall da in Band 93-94, wo Heiji den Fall schneller durchschaut hat, weil eines der entscheidenden Details war halt etwas im Kansai-Dialekt, den Heiji halt spricht. Und da hatte Heiji dann halt den thematischen Vorteil, was so zu seinem einzigen Sieg in Anführungszeichen, da machen sie ja keine wirklich Wettbewerbe mehr, aber dass dann eben das Fachwissen dann teilweise, wenn es dann im Expertenwissen ist, weil Conan weiß zwar viel, aber ist ja nicht in allem unbedingt der komplette Experte, und da kann das eben der Vorteil von anderen Ermittlern mal sein, wenn sie dann diesen größeren Wissensvorsprung haben. Aber das hilft ihnen auch nicht immer, weil Conan ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, mir fällt dazu passend gerade die Szene noch ein mit dem Fall von Kogoros alter Klassenkameradin in dem Schnee, in dem Haus da, wo es dann geschneit hat, wo dann ja der Täter oder wo dann der Vater von, wie hieß sie noch gleich, Ruri Ujo. Wo dann Kogoro ja dann durch seine eigenen Lebenserfahrungen halt erfahren hat, dass eben derjenige kein Liebhaber ist, sondern eben der Vater tatsächlich, was ja Conan nicht durchschauen konnte, weil er ja eben die Erfahrung nicht gemacht hatte. Und das hatte Kogoro ja dann entsprechend erzählt, dass er das damals mit Eri erlebt hat, weil ihr Vater hat sie genauso angesehen, wie der Mann ihn halt angesehen hat, und da wusste er dann entsprechend Bescheid. Wobei man da sagen muss, dass Kogoro zwar diesen einen Aspekt durchschaut hat, aber ja sonst insgesamt schon den Fall nicht so durchschaut hat wie Conan. Da kommen wir vielleicht auch noch zu, weil auch in seinen besten Fällen ist Kogoro schon ziemlich doll angewiesen auf Hinweise von Conan. Ja, genau, nur halt eben, ich wollte halt nur dieses eine Detail hervorheben, weil wir es gerade in Bezug auf Erfahrung halt hatten, und da wollte ich das gern mit einnehmen. Ich schlage vor, dass wir mal mit unserem dritten Punkt fortfahren, auch wenn die Eigenschaften guter Ermittler tatsächlich sehr, sehr spannend sind und man sich wahrscheinlich ewig darüber austauschen könnte, wo jetzt die genauen Kniffe der Top-Detektive und Ermittler aus Detektiv Conan liegen. Unser dritter Punkt ist, welcher Polizist ist denn der schlauste Ermittler? Ich meine, wir haben ja eine riesengroße Bandbreite an Polizistinnen und Polizisten in Detektiv Conan. Die einen tauchen sehr oft auf, zum Beispiel Megure, Takagi, Sato, um sie zu nennen. Aber es gibt auch einige, die tauchen halt wirklich sehr, sehr, sehr selten auf, sind vielleicht aber trotzdem sehr gute Ermittler. Vielleicht sind die besten Ermittler auch die, die am häufigsten am Tatort sind und das häufigste Wissen mitnehmen können. Da wäre natürlich Megure ganz vorne mit dabei. Wen seht ihr denn hier ganz vorne mit dabei bei den Polizistinnen und Polizisten? Ich würde erstmal allgemeine Lanze brechen wollen für die Polizisten der Serie, für die meisten, weil bei vielen Fans kommen die Polizisten meiner Meinung nach ein bisschen zu schlecht weg. Ja, es stimmt, die meisten Polizisten sind nicht auf dem Level von einem Conan oder einem Heiji. Und Das ist eigentlich auch völlig okay, weil Polizeiarbeit ist nicht, dass man den ganzen Fall an einem Nachmittag löst. Entweder man kommt da zum Tatort und man hat schon eindeutig einen Täter, den verhaftet man, oder macht man Spurensicherung, oder man ermittelt halt. Und diese Ermittlungen können sich halt tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang ziehen. Also in diesem Sinne hat man so ein bisschen vielleicht ein falsches Bild von den Polizisten, weil das ja eben diese Natur der Serie ist, dass halt Privatdetektive das super schnell aufklären an einem Nachmittag. Deswegen so insgesamt, ich würde schon sagen, also alle Polizisten, fast alle, sind eigentlich grundsätzlich ziemlich kompetent. Also ich würde nicht sagen, dass da jetzt einer, dass da viele sind, die alle inkompetent sind. Also ich würde jetzt den gesamten Tokio-Polizisten nicht sagen, dass die alle schlecht sind oder die sind halt nur nicht so gut wie die überkrassen Detektive, die wir haben, und deswegen ist das Bild da so ein bisschen verzerrt. Was jetzt die besten Ermittler der Polizisten angeht, da meiner Meinung nach muss man da ganz klar nach Nagano schauen, in die Präfektur Nagano, wo wir mit Kansuke Yamato und Takaaki Morofushi, Komei, zwei extrem fähige polizeiliche Ermittler haben. Ich glaube, also wenn wir jetzt zum Beispiel Toru Amuro, also Rei Furuya, als Sicherheitspolizist, ist ja auch Privatdetektiv und ist ja auch Polizist. Also wenn wir den jetzt mal so ein bisschen rausnehmen, weil der vielleicht noch so ein bisschen andere Kategorie ist, dann würde ich schon sagen, dass entweder Kansuke oder Komei für mich doch die besten polizeilichen, schlauesten Ermittler sind. Das ist, machst du gute Punkte auf. Also erstmal, dein Anfangsstatement möchte ich auch nochmal mehr oder weniger so unterschreiben. Also die Polizisten in der Serie, die sind nicht dazu da, den Fall zu lösen. Also das ist einfach nicht die literarische Rolle, die denen zufällt, sonst bräuchte man halt Conan nicht. Ja, das ist ganz klar, dass die den Fall nicht lösen sollen. Von daher muss man da vielleicht auch ein Stück weit gucken, was ist sonst noch so ihre Aufgabe. Und deswegen würde ich dir da auch, möchte ich da auch eine Lanze für brechen. Der Großteil der Polizisten macht wirklich eine sehr gute Arbeit. Ansonsten auch bei dem zweiten Teil, was du gesagt hast, ich habe auch nach Nagano geschaut, also ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben und interessanterweise, also ich bin auch bei Kansuke Yamato gelandet und bei Kome. Und ja, die Namen habe ich auf jeden Fall rausgeschrieben. Auch Rei Furuya habe ich als Sicherheitspolizist auch in diese Liste mit aufgenommen. Den Namen hast du eben auch gesagt. Da habe ich auch, ja, ich habe noch ein Fragezeichen sogar dahinter gemacht in meiner Liste, weil ich mir auch unsicher war, wie ordnen wir ihn ein oder auch nicht. Aber ich denke, als Sicherheitspolizist in seiner Funktion macht Rei Furuya das auch sehr gut und ist sicherlich auch ziemlich fähig. Und was die Nagano-Polizisten angeht, ich würde tatsächlich Komei ein Stück weit, aber wirklich ja doch so minimal vor Yamato sehen. Einfach aus dem Hintergrund, dass Kansuke Yamato mir ein bisschen oder häufig ein bisschen zu emotional ist und Norofushi hat da ein bisschen eine ruhigere Art. Das glaube ich, ist häufig eher die bessere Variante, eher ein bisschen ruhig zu bleiben. Deswegen würde ich den tatsächlich sogar von den Ermittlungsfähigkeiten ein bisschen besser einschätzen sogar. Aber das ist sicherlich auch ein Stück weit Geschmackssache, weil manchmal kann auch dieses Impulsive einen Fall weiterbringen. Und ansonsten hätte ich tatsächlich nur zwei, auch mit einem Fragezeichen mit reingenommen. Das ist eine, weil er zwar Polizist ist, aber kein wirklicher Ermittler, wenn man es so sagen kann, ist Hezo Hattori, weil ich glaube, er ist sehr scharfsinnig. Hatte ich ihn noch so ein bisschen mit in die Liste aufgenommen und Hauptkommissar Kuroda habe ich noch mit aufgenommen in die Liste, aber da bei beiden auch eher zurückhaltend, weil sie in ihrer Rolle als, ja, also zumindest Hezo Hattori in seiner Rolle als Ermittler, ja quasi nicht auftritt oder existent ist. Ich halte ihn trotzdem für sehr intelligent und sehr scharfsinnig, sonst könnte er auch diesen Posten nicht innehaben. Das ist so meine Schlussfolgerung auch dessen. Von daher habe ich die nochmal mit aufgenommen, bin mir aber da auch ein bisschen unschlüssig, was sie angeht. Ansonsten mit den Nagano-Polizisten gebe ich da auf jeden Fall recht. Ja, Hezo ist so ein spezieller Fall. In dem besagten Skipistenfall, den wir schon hatten, wird Hezo ja genauso inszeniert wie Yusaku. Nämlich als diese Vaterfigur, die immer einen Schritt voraus ist. Und da habe ich auch schon mal Diskussionen gelesen, wo Leute sich fragen, ist Hezo vielleicht auf demselben Level wie Yusaku? Nur wir sehen ihn halt noch seltener als Yusaku. Und das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also er wird zwar so ähnlich inszeniert, aber ist das dann so, ja, weil Heiji ist ja auch schlechter als Conan, ist dann Heso auch schlechter als Yusaku und ist dann auf Connens Level eher so. Und wir sehen ihn halt nie so wirklich. Also wir in Geheimnis in Osaka, also der zweite Fall in Osaka mit dem Schloss, der Fall, wo Heso Heiji die Fresse poliert, da ist er ja schon besser und auch in dem Skipistenfall ist er voraus, das wird ja auch ganz deutlich gesagt. Und ansonsten, das ist ja der letzte Fall, wo er so richtig ermittlungstechnisch im Manga eingreift. Erst hat er ja später das mit der Vampirvilla, aber da macht er ja nichts Ermittlungstechnisches. Und ich weiß nicht, anhand dieser beiden Beispiele, es ist die Frage, aber ich würde schon sagen, Heso ist eigentlich schon ziemlich weit oben auch mit dabei, nur wir sehen ihn halt so extrem selten. Ja, würde ich auch sagen. Also ich fand die Frage generell schwierig, weil wir haben halt sehr viele Polizisten und da jetzt einen rauszupicken, den man wirklich als obersten Mann an die Spitze stellen kann, das ja, fällt mir generell schwer bei Auswahlen irgendwie, da einen Spitzenkandidat rauszufischen. Also ich bin da eigentlich eher immer so der Unentschlossene, der sagt, nee, so den Besten oder die Beste gibt es eher nicht so, sondern das sind halt eben einzelne Personen, die halt alle irgendwie gut sind und ja, sich daher aber keiner irgendwie so richtig profiliert und dass ich dann sagen könnte, der ist absolut hier der beste Polizist von den ganzen, die wir so haben. Ich würde daher aber auch in eure Richtung halt mitgehen und ja, so die schlaueren Polizisten halt so oben mit anführen, eben mit auch Nagano und Heiso halt auch. Ist halt schade, dass wir von Heiso halt so wenig sehen, aber allein, ich sag mal, der Polizeirang sollte ja auch schon Auskunft darüber geben, dass eben die Leute ermittlungstechnisch was drauf haben, weil sonst würden sie ja nicht eben diese leitende Position in der Polizeidienststelle haben, sondern eher was Geringeres, so einen einfachen Inspektor oder Streifenverkehrspolizist oder sonst wie. Das wirst du ja nicht, wenn du halt entsprechend Intelligenz und Scharfsinn und was wir vorhin alles aufgezählt haben, wenn du das vorweisen kannst. Ja, Philipp, mich würde nochmal deine Meinung zu Yuminaga, Kommissar Yuminaga interessieren. Ich habe mir so irgendwie gespeichert im Kopf, dass du den ganz gerne magst. Würdest du auch sagen, dass er ein schlauer Ermittler ist oder habe ich das gerade falsch zugeschrieben? Das war Brandstifter. Nee, also ja. Ist tatsächlich mein Lieblingspolizist aus der Serie, auch wenn er sehr, sehr selten auftritt. Auch gerade, weil er Conan so wertschätzt, was ja auch eine Eigenschaft ist, die nicht bei... Naja, doch bei einigen Polizisten schon auftritt, aber nicht bei den meisten. Deswegen gefällt er mir so gut. Na, ich würde ihn nicht jetzt positiv herausheben wollen. Ich bin da tatsächlich auf eurer Linie mit Kansuke und Komei. Haben wir, glaube ich, schon die beiden, die so ja auf einer sehr, sehr guten Ebene sind. Bei Heiso tatsächlich kann man kritisch sein. Bei Hyoekuro, da finde ich es tatsächlich aufgrund der Aktualität der Ereignisse und da man ihn noch nicht so wirklich durchschaut hat, tatsächlich schwierig, ihn einzuordnen. Auf jeden Fall auch im oberen Bereich. Yuminaga ist vielleicht auch zu selten aufgetreten, um ihn da genauer klassieren zu können. Ich fände es aber tatsächlich nochmal spannend, auch vielleicht ein bisschen das Licht auf die Polizei in Tokio zu werfen. Da haben wir ja auch, jetzt mal abgesehen von Kuroda, mit Sato, Takagi, Megure, Shiratori, Chiba zum Beispiel, einige Polizisten, die, wenn man sich da so ein bisschen das Ranking, in Anführungszeichen, wer denn da am besten ermittelt, in Anführungszeichen, finde ich tatsächlich da auch schwierig, die Unterschiede herauszuarbeiten. Ich würde aber tatsächlich zum Beispiel Sato und Shiratori doch irgendwie einen kleinen Deut weiter vorne sehen. Wenn auch im Gesamtklassement, wenn man jetzt Kansuke und Komei als Referenz sieht, nicht so weit vorne. Aber doch immer noch einen Ticken weiter über Takagi, der ja auch bei Conan sehr gut genau zuhört. Oder auch Megure, der tatsächlich so als... Ich würde Megure so als Null-Level oder Normal-Level einordnen wollen, weil er so ein bisschen der Ja, der Durchschnittsermittler halt ist, der so ein bisschen auch auf Leserebene fungiert. Ich weiß nicht, wie da eure Meinung ist bei der Polizei in Tokio oder ob ihr noch andere ins Rennen führen wollt. Also ich würde das schon grob ähnlich sehen. Ich würde aber tendenziell sogar Takagi und Shiratori tauschen. Also ich finde, Takagi ist schon so ein bisschen besser als Shiratori. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hat Shiratori denn mal so richtig gut gezeigt, dass er so ein Schritt über Takagi ist. Also eigentlich, Takagi kommt natürlich öfter vor, öfters mal Highlights und so. Aber ich, so auch mit den Sachen, die er so macht und wo er teilweise bei den Fällen relativ weit kommt, da ist mir Takagi doch insgesamt positiver im Gedächtnis geblieben als Shiratori. Megure würde ich so als das Standard-Level sehen. Das kommt schon ganz gut hin. Und er ist dann ja halt auch eher diese Kompetenz, die das alles so verwaltet da. Und dann so dafür sorgt, dass das alles irgendwie so in seinen geregelten Bahnen sich begibt. Und dann, also ich würde dann, ich hätte dann so von diesen, von dieser Team Megure, sagen wir es mal so, hätte ich dann schon so Sato Takagi, dann vielleicht so Shiratori und dann Megure und darunter vielleicht Shiba, wobei das vielleicht auch ein bisschen fies ist, Shiba gegenüber, aber Und dann, ja, ist die Frage, ob man da jetzt Yumi und Naiko von der Verkehrspolizei noch irgendwie mit reinzählt, die ja auch jetzt nicht gerade schlecht sind, aber vielleicht auch eher so Standard-Level-mäßig auf Migures Level und vielleicht Shiba eigentlich auch so, dieses Basis-Level. Ja, aber schon so Sato und Takagi würde ich da als die Spitze sehen. Ja, tatsächlich bei mir ist, ich hätte Takagi, also der hat seine Momente, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, oder auch seine Fälle, wo er auch gut dabei ist, aber ich hatte das vorhin schon so gesagt, so manche Fähigkeiten, den wirklich zu einem sehr guten Ermittler machen, die fehlen ihm einfach noch, oder jetzt so in der Geschichte halt, so, das klingt immer irgendwie so ein bisschen blöd, so als müsste er noch ein paar Jahre halt irgendwie seinen Dienst verrichten, irgendwie, das klingt ganz komisch für so eine literarische Figur. Aber ich sehe das schon irgendwie so, dass ich sage, so ja, er ist noch kein, weiß nicht, da steckt noch sehr viel Potenzial drin, weil sich das immer wieder andeutet. Man muss aber auch sagen, er hat auch öfter mal daneben gegriffen bei bestimmten Fällen oder so, oder wo er halt einfach, also was heißt daneben gegriffen, wo er einfach vielleicht falsch lag oder selber nicht drauf gekommen ist oder sich zu sehr auf die Detective Boys verlassen hat, wo man sagen muss, naja, ein guter Ermittler, der ist nicht auf ein paar Grundschulkinder angewiesen, so, ne? Das ist so irgendwie was ihn so ein bisschen auch, ja, leider, sage ich mal in Anführungszeichen, entwertet. Andererseits, wenn ihn die Sachen natürlich oder die Kinder auch zum Erfolg führen oder schaffen, durch ihre Hilfe den Fall zu lösen, dann wäre es ja auch dumm, nur weil es Kinder sind, nicht auf sie zu hören. So, ne? Aber es ist trotzdem so, bei Takagi bin ich mir auch eher so ein bisschen unsicher. Ich hätte das auch so gemacht, eher wie Philipp. Shiratori hatte halt irgendwie dann das Glück, dass er eher zurückhaltend ist bei seinen Fällen und dann vielleicht auch nicht so präsent in Erscheinung tritt und dadurch auch das Glück hat, halt keine Fehltritte sich zu leisten oder so ganz offensichtlich irgendwie falsche Deduktionen anzustellen. Deswegen ist er so ein bisschen schwierig, so, aber Sato würde ich so von den Tokyota-Polizisten nach Megure sicherlich höher gewichten als die anderen. Und Shiba hat halt so ein bisschen das Pech, sage ich mal, dass er so als, weiß nicht, Laufbursche, Hilfskraft irgendwie so zusammengeschrieben wird, und das ist natürlich dann ein bisschen schade, muss ich sagen. Vielleicht noch ein anderer Punkt, weil ich mir unsicher war, ob wir die in diese Kategorie packen, weil es eigentlich auch Polizisten sind, aber die haben wir noch gar nicht angesprochen, und das ist das FBI. Würden wir sagen, das sind Polizisten? Das sind eigentlich schon amerikanische Bundespolizisten. Ja, ne? Das hätte ich nämlich auch gesagt, aber die sind ja bislang noch gar nicht aufgetaucht. Woran liegt das denn? Wie Gosho Aoyama sie in Detektiv Conan benutzt, agiert das FBI ja eigentlich eher wie so ein klassischer Geheimdienst und weniger eigentlich wie so eine bundespolizeiliche Behörde, was ja auch immer, das ist ja immer so ein bisschen das Problem im FBI in Conan, eigentlich dürfen sie auch gar nicht in Japan ermitteln und sind eigentlich, wie gesagt, eine Bundespolizei, also ist das wirklich so der richtige Dienst dafür, aber ja, eigentlich sind sie Polizisten, und dafür ist eigentlich der, also die haben halt einen Klopper, das ist Akai, und dann haben wir halt James, Jody und Camel, die halt, joa, naja, also Jody ist dann ja noch so am ehesten die, die öfter mal wirklich auch ermittelt. Und bei Jodie beschweren sich immer viele Leute, dass Jodie, nachdem sie nicht mehr der Red Herring für Wermut war und als dann Akai gestorben ist, dass Jodie dann so abgefallen ist und dass Aoyama dann Jodie viel schlechter gemacht hat im Laufe der Serie. Da muss man aber dazu sagen, Jodie war nie so wirklich top. Also sie hat Con mal irgendwie aus Versehen Hinweis gegeben, wo man sagen kann, ja, war Absicht, war nicht Absicht. Sah für mich eher nach nicht Absicht aus, da mit dem Kopf in den Sand stecken dann irgendwie so oder mit FBI. Und dann später löst sie keine Fälle, aber davor hat sie auch nicht wirklich Fälle gelöst. Also sie war jetzt nie so wie später dann bei den Bourbon-Verdächtigen. Da waren ja Subaru, Masumi und Amuro, die haben dann ja Fälle wirklich gut gelöst und waren dann auf so einem, waren dann ähnlich schnell wie Conan. Und so auf diesem Level war Jodie nie. Und sie hat auch nicht den Fall lösen können, den Ran gelöst hat, selbst als sie noch Red Herring war. Also Jodie ist schon, Und so oft arbeitet sie auch nicht als klassische Ermittlerin. Wir haben auch den Fall, wo Toru Amuro sich über das FBI lustig macht, weil sie irgendwie nicht so gut da irgendwie mitarbeiten können. Ja, das ist schwierig mit dem FBI. Sie werden nicht so richtig als Ermittler eingesetzt, außer Akai. Und wenn, dann ist es eher so, so lala als Ermittler, aber sie sind natürlich insgesamt schon extrem fähige Leute. Ja, ich finde auch so ein bisschen, wenn wir jetzt Richtung Sicherheitspolizei und FBI gehen, die haben natürlich beide einen Charakter, der deutlich aus der Masse hervorsticht. Das ist natürlich Rei Furuya, Bourbon, beziehungsweise Shuichi Akai, wie Lasse schon angesprochen hatte. Und der Rest, beziehungsweise der Rest gerade beim FBI, bei der Sicherheitspolizei wird es da ja schnell dünn. Beim FBI ist dann mehr so, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen. Ich finde, da geht's, also gerade bei James, Jody und André, da geht's gar nicht so viel darum, einfach gute Ermittler zu sein, sondern inzwischen auch viel mehr andere Eigenschaften in den Vordergrund zu heben. Also gerade bei James finde ich dieses Organisationsgeschick, das Ganze aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Bei Camel beispielsweise die Fahrkünste, die da in den Vordergrund rücken. Bei Jody, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, aber alles jedenfalls nicht in die Richtung Ermittlung. Also da sind sie tatsächlich nicht diejenigen, die ich als erste adressieren würde. Bei Akai, beziehungsweise auch gerade bei Subaru, weil der häufig derjenige ist, der tatsächlich die, ich sag mal, detektivische Ermittlungsarbeit in normalen Fällen leistet, finde ich schon eher, dass man da sagen kann, dass das wirklich auch eher in Richtung Detektiv geht als in Richtung Polizei, genauso wie es eben bei Bourbon der Fall ist, beziehungsweise Rei Furuya oder Zero oder wie auch immer man ihn nennen möchte, Toru Amuro, dass die beiden so, ja, die Detektive aus diesen beiden Behörden sind. Und ja, beim CIA haben wir sowas tatsächlich nicht, aber das ist ja auch sehr dünn aufgestellt, noch dünner als die Sicherheitspolizei, muss man ja fast sagen. Also von daher, ja. Ja, dem würde ich mich im Großen und Ganzen eigentlich anschließen. Also Akai und Ray, Bourbon, wie auch immer, fallen da halt schon als starke, ja, oder als einzige Ermittler sozusagen des jeweiligen Teams heraus, weil wir eben auch deren Gedanken teilweise halt mitbekommen in den einzelnen Fällen, wie sie sich so ihre Gedanken machen und wir halt bei deren Ermittlungen sozusagen mit dabei sind, sie so ein bisschen begleiten und deshalb, ja, finde ich, kann man bei denen halt sozusagen als einzige die Bezeichnung Ermittler auspacken und ja, bei den anderen, das sind halt eher so, wie Philipp schon sagte, da hat jeder so seinen eigenen Bereich, in dem er gut ist, aber so richtige Ermittlungsdetektivarbeit leisten die halt nicht und ja, das ist halt. Auch wie Lasse halt sagt, das FBI hat Shuichi Akai, der sticht heraus. Und die Sicherheitspolizei hat eben Bourbon und der sticht da heraus. Und ja, deswegen sind da eigentlich die beiden die Ermittler sozusagen. Und ja, die, denke ich mal, werden jetzt im Kontext gesehen, werden die vielleicht dann. Ja, auf jeden Fall oben mit dabei bei den Polizisten, wenn wir sie jetzt im Vergleich zu den Nagano-Polizisten sehen, die wir ja vorhin so gesehen an die Spitze gesetzt haben, Würden die beiden die noch überholen oder sind die auf gleichem Level? Ich würde sogar eher dazu tendieren, dass sie vielleicht sogar die noch überholen könnten. Finde ich tatsächlich auch, aber vielleicht auch aus der Perspektive, weil sie eben nicht die klassischen Polizisten sind. Und ich glaube, Lasse und Johannes hatten ja vorhin schon in der Lobrede auf die Polizisten angedeutet, dass den Polizisten halt nicht die Rolle zukommt, den Fall zu lösen. Und gerade bei Conan oder in Detektiv Conan allgemein ist es ja auch immer sehr schön, gerade in letzter Zeit, um so die letzten, ich glaube, 10, 20 Bände mal zu nehmen, so dass ich das sehr gelungen finde, wie es immer unterschiedliche Detektivkonstellationen gibt, weil wir halt sehr viele Detektive in Conan haben, dass in dem einen Fall treffen halt mal die drei Detektive aufeinander, ermitteln zusammen im Zusammenspiel, im nächsten Fall taucht dann eine andere Konstellation auf, im nächsten Fall wieder eine andere Konstellation. Und dass es da eben darum geht, wie die Detektive zusammenspielen, natürlich auch die Hauptstory voranzubringen, aber auch gerade eben, dass diese Detektive eben den Fall lösen. Und Kanske und Komei lösen den Fall auch, wenn man so will. Sie gehen dann noch am ehesten von allen echten Polizisten in diese Richtung, mehr als zum Beispiel Megure oder Takagi. Aber sie sind halt im Grunde dann doch Polizisten, und das unterscheidet sie, glaube ich, so sehr von Rei und von Akai, die dann doch eher, oder Subaru, die dann eher darauf ausgelegt sind, wirklich, ja, als den Fall zu lösen oder dafür konzipiert wurden oder dafür da sind, in dem Fall, diesen Fall zu lösen. Das kann man immer, man kann es immer so ein bisschen an dem Tempo festmachen, finde ich. Also ist der Polizist, kommt er mit Con so ungefähr zur selben Zeit auf die Lösung? Das ist so immer das, was bei Kanske und Komei der Fall ist. Sind wir ja auch kurz gut in Komeis Einführungsfall, da wenn sie da alle auf dem Handy die Lösung eintippen und sich alles das gleichzeitig so zeigen. Oder ist es ein Polizist, der die Lösung dann versteht mit Hinweisen von Conan? Das ist ja schon wieder ein bisschen. Oder ist er vielleicht schneller als Conan? Oder halt eher zur gleichen Zeit. Ich würde schon so sagen, Akai und Amuro sind meistens dann eher ein Ticken besser als Komei und Kanske, würde ich schon sagen. Sie sind ein bisschen näher an Conan dran oder vielleicht so mit Conan auf einem Level. Und Kanske und Komei dann so einen kleinen Schritt dahinter, eher so auf Heiji-Niveau. Oder Masumi würde ich da auch auf dieses Level zählen. Das ist ja eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Welcher Detektiv ist der schlauste Ermittler? Ich möchte aber gerne noch mal einen kleinen Rückschwenker machen und noch ein paar andere Polizisten noch mal ins Rennen führen, gerade auch aus anderen Präfekturen, die dann mal wieder auftauchen. Zum Beispiel Yamamura natürlich, der dann wahrscheinlich eher trotz seiner vielen Beförderungen unterdurchschnittlich fungiert. Aber auch zum Beispiel die Yokomiso-Brüder, die, ja, wie ich finde, auf einer Ebene von Megure fungieren, also auch in den anderen Präfekturen, wenn man jetzt mal außerhalb von Nagano natürlich schaut. Nagano ist ja so ein, wenn man Nagano hört, dann denkt man gleich an die beiden und weiß dann, ja, die sind eben auf einem ganz anderen Level. Aber in den anderen Präfekturen haben wir, glaube ich, sonst eher die Kommissare und Polizisten, die so, ich sag mal, auf Megure-Ebene oder Takagi-Sato-Ebene arbeiten. Oder wäre euch da noch jemand herausgestochen? Zum Beispiel Ayano Koji wäre ja auch jemand, der positiv zu benennen ist. Ansonsten Yamamura eher nach unten, würde ich so tendieren. Und die Yokomiso-Brüder, weiß ich gar nicht, ob ihr da einen von den beiden stärker hervorheben wollen würdet. Nö, nicht so wirklich. Die sind okay, aber so, das ist so diese Reichweite, so Sato bis Megure, so auf diesem Level. Da würde ich zum Beispiel auch Goro Otaki aus Osaka hineinordnen. Heso hatten wir ja schon so ein bisschen anders, aber Otaki ist auch so in diesem Niveau. Genshiro Toyama kann man wirklich, also den kann man noch schlechter einordnen als Heso, weil der taucht noch seltener auf und ist noch seltener richtig bei den Ermittlungen dabei. Also ich finde, den kann man gar nicht einordnen. Tendenziell natürlich, weil er so einen hohen Rang hat und mit Heso unterwegs ist, ist er wahrscheinlich schon eher gut, aber ich finde, den kann man jetzt nicht so wirklich verorten. Ja, ich würde mal sagen, jetzt so einzelne Polizisten, die nur in so einem Fall auftreten, haben wir ja manchmal so, dann in dem Zug nach Hokkaido oder in Izu. Zum Beispiel gab es da diesen einen Polizisten. Gusho Aoyama hatte mal Zeichnung gemacht von allen Polizisten anlässlich des aktuellen Films. Und da waren unter anderem auch dabei Shoji Terabayashi, glaube ich, aus dem ersten Fall von Makoto, dieser Polizist. Aber ich finde, solche Polizisten können wir auch nicht wirklich einordnen. Die Yoromizu-Brüder, Dings. Yamamura vielleicht noch, aber das ist natürlich eigentlich für unsere spätere Kategorie, wer der schlechteste Ermittler ist, ein Kandidat. Ja. Da wäre ich auch eher bei der Kategorie 7. Ja, und Yumi Naga gibt es natürlich auch noch. Den würde ich auch eher so ein bisschen über Megure sehen. In seinem Einführungsfall konnte er halt so ein bisschen glänzen, weil er da sofort die Unschuld von einem immer dran geglaubt hat, wegen so einer Sache, wo er ihn beobachtet hat. Aber ansonsten ist er schon so besser als Megure und besser als Chiba und sowas. Aber jetzt auch nicht so Kansuke-Niveau. Wir haben natürlich auch noch Nakamori im Gepäck, der natürlich eher auf die Kaito-Kid-Ebene geht. Für mich da so ein bisschen das Megure-Pendant, auch gerade weil er eben aus dem Kaito-Kid-Universum eigentlich entspringt. Aber auch nichts, was irgendwie in die positive Richtung geht oder auch in die negative. Ja, weiß ich nicht. Also bei Nakamori, man muss ihm ja schon zu, weiß ich nicht, vorhalten, dass er Kaito Kid nicht geschnappt hat, was ja seine Aufgabe ist. Aber natürlich muss man auch hier wieder zugutehalten, es ist auch nicht seine Aufgabe, Kaito Kid tatsächlich zu schnappen und das den Band oder die Serie zu beenden. Ne? Also es ist schwierig, da eine gute Einordnung zu treffen. Glaube ich. Ja, aber wenn es danach geht, dann müsstest du ja auch sagen, Megure, Takagi und Co. sind schlechte Polizisten, weil sie den Fall ohne die ganzen Detektive eigentlich gar nicht lösen würden. Das weiß man ja nicht. Vielleicht brauchen sie einfach nur ein bisschen länger. Ja, und das, aber ja, das ist ja, die Grundproblematik, um die wir uns hier so ein bisschen drehen. Ja. Wir bräuchten mal einen Fall, wo kein Detektiv auftaucht, sondern nur Megure einfach ermittelt. Das wäre noch ein gutes Spin-off für Conan. Ja, am besten ist Conan der Straftäter und es wird gegen ihn ermittelt. Dann kann er sich nicht selbst irgendwie belasten. Nein. Das wäre aber tatsächlich mal ganz spannend. So Wettstreit der Polizisten. Wer kommt zuerst drauf? Aber ich bin mir sicher, Conan wird die Füße nicht stillhalten können, sondern wird dann unterstützen. Ich glaube, dann haben wir die ganze Bandbreite jetzt auch groß und breit abdiskutiert. Und würde da tatsächlich zu unserem nächsten Punkt kommen, den ich ja schon angerissen hatte. Welcher Detektiv ist denn der schlauste Ermittler? Wir hatten ja jetzt schon Richtung Sicherheitspolizei geschielt, Richtung FBI geschielt. Daneben gibt es natürlich auch noch es gibt natürlich die Personen, die sich als eindeutige Detektive bezeichnen. Darüber natürlich auch noch die Charaktere, wo man sagen könnte, im weitesten Sinne sind es Detektive, so wie wir vorhin über Yusaku gesprochen hatten. Als klassische Detektive natürlich einmal Shinichi, Masumi würde ich auch runterzählen, Heiji und so weiter und so fort. Da werden sicherlich noch einige Namen gleich fallen. Und ja, wer ist denn da der Schlauste? Wenn wir hier auch mal diese verschiedenen Ebenen, fand ich bei den Polizisten eigentlich ganz schön. Da, bei den Polizisten finde ich, hatte Lasse ja, glaube ich, auch zugestimmt, dass Megure da so die Richtschnur ist, eben weil er am häufigsten auftaucht, weil er von seit Beginn an dabei ist. Und beim Detektiv-Ranking ist wahrscheinlich dann Conan bzw. Shinichi unsere Richtschnur, wenn wir sie auf eine Ebene heben, was eigentlich der logische Schluss ist, da es die gleiche Person ist. Wie seht ihr da das Ganze? Gibt es jemanden, der, abgesehen von Yusaku, den wir jetzt vielleicht mal herausnehmen, weil wir ihn vorhin schon diskutiert hatten, der über Conan steht? Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie wir das sehen mit Detektiven. Oder mit dem nächsten Punkt, wer ist abseits der Polizisten und Detektive besonders intelligent? Weil ein Charakter ist da aktuell so ein bisschen der Elefant im Raum und das ist Rumi Wakasa. Ist die Frage, ist Rumi Wakasa eine Ermittlerin? Weil in einigen Fällen, wo sie dabei ist, eigentlich vor allem in zwei, da ist sie vor Conan bei der Lösung, also deutlich vor Conan bei der Lösung und gibt ihm den entscheidenden Hinweis, was Conan ja normalerweise mit anderen macht. Also in ihrem Einführungsfall mit dem Skelett im Schuppen, da gibt sie ihm mehrmals die entscheidenden Hinweise und wusste das alles schon vorher. Und auch in dem Fall mit dem brennenden Zelt, da gibt sie ja Conan und Kuroda den entscheidenden Hinweis mit dieser Wippe da, womit man die Schatten nachstellt, was sie dann die Detective Boys basteln lässt, um Conan und Kuroda so einen Hinweis zu geben. Und bisher wurde Rumi Wakasa schon so gezeigt als irgendwie einen Schritt vor Konnen. Nur weil wir halt so wenig wissen, ist die Frage, hat sie einfach nur irgendwelche Vorteile dadurch, dass sie halt irgendwas gemacht hat, weil das Skelett halt, hatte sie zum Beispiel vorher gefunden und dann Konnen erst hin zum Skelett gelotst. Also wissen wir ja nicht, was sie vorher alles irgendwie, wie lange sie dafür gebraucht hat, um auf Dinge zu kommen. Und das ist dann so die Frage, wie sehen wir da Rumi Wakasa? Ja, um da gleich drauf anzuspringen, würde ich sie tatsächlich als Polizistin, genau, das nämlich nicht, sondern als Detektivin einordnen wollen. Ja, zumindest in der breiten Definition, wie wir sie hier vielleicht haben oder setzen können. Denn ich meine, sie entspricht ja den Eigenschaften, die wir vorhin gesetzt haben. Sie hat Ehrgeiz, sie will den Fall eigentlich auch lösen. Wenn wir Yusaku damit reinzählen, dann finde ich, müsste man eigentlich auch Rumi damit reinzählen lassen. Natürlich kann man das breiter fächern, aber ich glaube, für die Diskussion in diesem Sinne ist es, glaube ich, nicht verkehrt, sie hier mit reinzuzählen. Ja, das Problem ist, Rumi hat nicht so wirklich den Ehrgeiz, den Fall selbst zu lösen, sondern sie will immer, dass ein anderer ihn löst. Wir haben ja auch den Fall mit dem Golfer, wo ja Rumi mitkriegt, dass ein Mord passieren wird. Und anstatt das irgendwie zu verhindern von vornherein oder es hinterher aufzuklären, erfindet sie extra einen Vorwand, um Conan zu sich zu holen, damit er das lösen kann. Also das ist da so ein bisschen die Merkwürdigkeit von Rumi. Weil sie lässt sogar Morde aktiv geschehen, damit ein anderer ihn lösen kann. Das ist halt so ein bisschen das Verwirrende, weil sie hat ja mitbekommen, wie der Golfer so heimlich gesagt hat, ich bringe dich heute Abend um oder so. Und da war ihre Reaktion nicht so, oh, da muss ich einschreiten oder da muss ich hinterher das irgendwie erzählen, weil das verschweigt sie die ganze Zeit, sondern nee, ihre Reaktion ist, ich schütte absichtlich Farbe auf den Tiger, damit Conan zu mir nach Hause kommen muss und den Mord mitkriegt und selber das löst. Und das ist eben so, dass die Grauzone, Rumi ist ja so eine wandelnde Grauzone, die sich nicht klassisch gut und nicht komplett böse verhält, aber halt schon so mit diesem Mord geschehen lassen und dass da, wo sie den Täter bedroht, der Ayumi da irgendwie in Geiselhaft nimmt, dass sie ihn irgendwie sagt, so ich kann sie auch für dich abstechen, wenn du willst. Wo man sagen kann, ja, Taktik, aber auch ziemlich gefährlich. Wo man sagen muss, dass Rumi ist schon nicht so, also das ist halt ein Verhalten, was Conan oder Heiji oder so, was man denen niemals von, also ich glaube nicht, dass Conan so denkt, boah, der will den umbringen, lass ich mal geschehen, damit ich später was zu lösen habe. Nee, niemals. Aber ich finde auch gerade, wo du das so ansprichst, dass das auch so eine Eigenschaft ist, die gerade am Anfang auch auf Masumi Sera zugetroffen hat, dass sie eben auch unbedingt wollte, dass Conan den Fall löst, aus anderen Beweggründen vielleicht. Ich meine, bei Rumi ist es ja noch nicht so eindeutig klar, aber bei Conan natürlich, damit er dem, ja, das damit imitiert. Damit er sich als Shinichi verrät. Genau, damit sie ihm mit der Identität auf die Schliche kommt. Aber das war da auch so, dass sie nicht, also sie hatte natürlich schon den Ehrgeiz oder sie wusste einfach die Lösung der Fälle. Ich glaube, teilweise sogar zeitgleich mit Conan. Wollte aber tatsächlich den Fall nicht selber lösen, sondern wollte Conan dabei zugucken, wie er den Fall löst, um eben irgendwelche Geheimnisse, Fehler von Conan zu entdecken. Hinsichtlich dessen, wie er den Fall löst, dass er sich als Shinichi quasi outen muss. Ja, aber Rumi noch mal eine andere Geschichte dann tatsächlich, ja. Also ich muss sagen, ich finde es unheimlich schwierig, insgesamt da eine Liste zu erstellen. Gerade, also fängt ja schon krass an, wenn wir sagen, wir haben Shinichi als oder Shinichi Conan als Basis, als Null quasi, dann ist das schon sehr schwierig, da Leute drüber oder drunter einzuordnen. Beziehungsweise es fällt mir noch bei einer Person sehr leicht, und das ist Kogoro Mori, den man wohl deutlich unter Shinichi Kudo, weiß ich nicht, platzieren kann, wenn ich sogar mit einer der, schlechtesten Detektive oder schlechtesten Ermittler. Das muss man mal so sagen. Ansonsten ist nämlich so Masumi, Heiji, ich glaube, Lasse hatte das vorhin schon angedeutet, würde er auch so auf einer ähnlichen Ebene schon einordnen und auch dann natürlich bei Shinichi. Die sind also sehr dicht beieinander, auch Wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, Toru Amuro ist Detektivlehrling und wir ordnen den noch mit ein, so, dann bewegen wir uns immer noch auf sehr hohem Niveau. Wirklich der Einzige, der da aus dieser Gruppe, aus diesen klassischen Detektiven rausfällt, ist halt Kogoro. Und wenn wir jetzt noch Rumiwakaza dazu nehmen, irgendwie als doch sehr mysteriöse Person, mir fällt es auch unheimlich schwer, sie da richtig einzuordnen oder ob sie tatsächlich so viel größer intelligent ist. Ich meine, Lasse hat das eben schon gesagt, auch mit diesem Skelett. Man weiß ja gar nicht, wie viel Zeit hatte sie denn eigentlich, diesen Fall zu recherchieren, das vielleicht vorher schon vorzubereiten und zu lösen. Das wissen wir halt nicht und deswegen fällt es mir da sehr schwer. Aber sie ist sicherlich kein Kind von Traurigkeit oder von Ahnungslosigkeit irgendwie. Also sie ist auch in diesem Ding, in diesem hohen Feld an sehr guten Ermittlern mit dabei. Also das ist, finde ich persönlich, gerade bei den Detektiven viel schwieriger als bei den Polizisten, da eine klare Ebene, irgendwie Ebenen zu schaffen, wo man wen einsortieren kann. Das spricht aber auch halt für die Detektive und wie sie geschrieben sind, nämlich sehr gut. Also insgesamt, so nicht nur in den Fähigkeiten, sondern auch als die Charaktere. Deswegen ist es ja ein Kompliment an Gusheuer, dass er das so geschafft hat, diese Detektive da so mit reinzunehmen, jetzt von denen, die regelmäßig auftreten oder jetzt wichtige Charaktere sind. Ja, das ist, mir fällt es persönlich sehr schwer. Ich habe da keine abschließende Meinung. Also mal so ein Grund, wie ich, um so mal so ein, wie ich das vorhin auch gemacht habe, mal so, wie ich das ungefähr sehe, ist so, wenn wir so ein Level ziehen, also wir nehmen jetzt mal ganz oben, nehmen wir mal Yusaku erstmal und dann darunter so Shinichi, Amuro und Akai, wo man je nach Fall der eine oder der andere mal so ein bisschen besser ist. Das ist so ein Level. Dann so ein Level drunter, da würde ich so einordnen Heiji und Masumi. Da, wo ich so ähnlich eingeordnet habe, Kome und Kansuke auch so. Ich finde, die sind schon deutlich ein Level unter Kon, Shinichi, Akai und Amuro. Und dann halt noch deutlich Level tiefer, also muss man vielleicht ein paar Level leer lassen. Dann kommt Kokoro irgendwo. Ja, ein paar Level leer Und lassen ist gut. ja, und dann ist halt die Frage so mit Rumi. Dann, also ich finde, das kann man mal so grob als so Koordinatensystem sehen. Also ich finde, das könnte man so hinstellen, da würden die meisten wahrscheinlich sagen, so, ja, kommt ungefähr hin. Ja, also ich stimme gerade dazu, um kurz einzustimmen mit Shinichi, Akai und Rei finde ich tatsächlich sehr gut, dass sie, also stimme ich vollkommen zu, dass sie auf einer Ebene sind, meiner Meinung nach. Kritikpunkt meiner Meinung nach ist tatsächlich Heiji. Also ich würde Heiji, ich finde es schwierig. Also Masumi ist eindeutig eine Stufe drunter, ja. Bei Heiji bin ich manchmal geneigt, Heiji auf eine Stufe mit Masumi zu packen. Manchmal, aber auch je nach Tageslaune, Heiji auf eine Stufe mit Shinichi zu packen. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das. Ja, Also wäre vielleicht also. ein Level dazwischen, so ein eigenes Level. Ja, das wertet dann eigentlich Masumi zu sehr ab, finde ich. Aber ja, es ist ein schwieriger Fall, ja. Rumi würde ja so, ist halt so ein Fragezeichen auf diesem Level, auf dieser Stufe zwischen Kon und zwischen Yusaku, weil ich würde jetzt auch nicht so, ich finde, wir haben deutlich zu wenig Sachen, um Rumi irgendwie auf Yusaku-Niveau zu heben, aber wir können auch nicht. Aber es ist auch schon aktuell ein Fakt, dass sie eigentlich schon schneller ist als Con in gewissen Fällen. Sie schwebt da so ein bisschen als Fragezeichen rum. Und das wäre dann ja auch noch so ein paar, wenn wir so von diesem Koordinatensystem ausgehen, hätten wir dann noch so ein paar andere Charaktere, die sich detektivisch ein bisschen beteiligen, aber jetzt auch nicht unbedingt, also nicht klassische Detektive sind, also eher so in Richtung Rumi oder Yusaku. Da haben wir zum einen, wir können bei der Akai-Familie sehr gut bleiben. Da haben wir nicht einmal Mary Sarah, die Mutter, die ja auch schon mal einen Fall als schlafender Kogoro sogar gelöst hat, aber sich ja auch nicht so besonders oft als Ermittlerin beteiligt. Und da ist die Frage, ist sie dann auch so auf dem Niveau wie Kon, Akai und Amuro? Oder ist sie so eher so Heiji? Also auf jeden Fall, na, das ist so schwierig. Vom Gefühl her würde ich auf jeden Fall sagen, sie steht über Masumi. Auch wenn, aber wir sehen halt so wenig von ihr. Das ist halt das Problem. Ich glaube, bei einigen Platzierungen, in Anführungszeichen, ist es ja auch so, dass das auch ein bisschen ja, das persönliche Verständnis davon ist, wie intelligent der Charakter ist. Also ich glaube, bei der Conan-Ebene mit Akai und Rei und ich persönlich würde auch noch tatsächlich Jin, auch wenn er kein Detektiv ist, aber als, naja, von der Intelligenz her, vom Wesen, vom Auftreten auf die Ebene einordnen. Zum Beispiel bei Mary finde ich es sehr, sehr schwierig, sie einzuordnen. Also es kann tatsächlich die gleiche Ebene auch wie Conan sein, das kann aber auch noch einige Stufen drunter sein. Also, ja. Ja, Masumi hatte ja vor allem das Problem, dass Masumi so eine Phase hatte, wo sie dann nicht mehr vorgetäuscht hat, dass sie es falsch hat, sondern wo sie teilweise Sachen wirklich falsch hatte und dann auch ihren Bruder anrufen muss, weil sie sich plötzlich nicht mehr sicher ist mit ihren Schlussfolgerungen. Wo wir dann ja eben zu einem anderen Spieler kommen, nämlich Shukichi Haneda, wo es die Frage ist, wie steht der eigentlich so da? Weil, also, er hat Masumi mal beraten am Telefon und hat da irgendwie ihre Schlussfolgerung irgendwie gesagt, ja, macht schon Sinn. Und dann, wenn er selbst auftritt, haben wir ja nicht so viele Fälle. Wir haben dann einmal den Einführungsfall von ihm, wo er dann irgendwie das mit dem von langer Hand geplant irgendwie so, wo er das mit Shogi vergleicht. Und weil sein Gedächtnis halt so gut ist, wo er ein bisschen schneller ist als Conan. Dann haben wir den Fall, wo Yumi entführt wird. Da ist er so ungefähr auf dem gleichen Niveau wie Conan. Obwohl das ja da alles komplett um Shogi-Steine geht. Also hat er da auch einen Vorteil, weil er ist halt Shogi-Meister und Conan nicht. Und dann haben wir den einen Fall aus Band 98, wo er ja sehr viel schneller drauf kommt auf die Lösung und sich dann ja bei der Konfrontation des Täters gefangen nehmen lässt, wo man auch sagen muss, dass er dann einfach Glück hatte. Das war ja so ein Fall, er hat halt zufällig an die Gegenstände gegriffen, als er sich irgendwo rübergelehnt hat und hat dann zufällig mit der Hand berührt und hat dann irgendwie was rausgefunden, was die anderen nicht wussten, hat das dann verschwiegen und selbst den Täter konfrontiert. Wo so die Frage ist, ist das jetzt richtig Ermittlung oder ist das einfach Glück? Ich würde es eher so bei Glück einordnen und ist dann so insgesamt ein bisschen schwierig, wie man Shukichi da positionieren könnte. Der größte Vorteil, den Shukichi hat, ist ja sein extrem gutes Gedächtnis. Das ist ja so das, was uns immer wieder erzählt wird. Shukichi hat ein richtig, richtig gutes Gedächtnis. Oder er sagt von sich selbst, ich habe das beste Gedächtnis der Welt oder Japans oder so. Und ist dann die Frage, wie man ihn da irgendwie einordnen kann. Also, ich finde, kann man nicht, um die Antwort zu geben. Ich finde, muss sagen, also bei Mary sehe ich das noch irgendwie ein, wenn wir jetzt uns in so eine Kategorie bewegen, ja, so, wir sind ja noch bei welcher Detektiv ist so der schlauste Ermittler, so, dass sie da als irgendwie als Angehörige von einem Sicherheitsdingsbums, wie heißt es, Geheimdienst, dass sie da bestimmte ermittlerische Fähigkeiten hat, aber gerade so, weil du auch Jin angesprochen hattest oder jetzt halt eben Shukichiani da, ich finde, die kann man da nicht wirklich reinordnen und die muss man doch mal separat sehen. Das ist dann, glaube ich, eher was für unsere nächste Kategorie. Die würde ich da jetzt tatsächlich auch nicht mit reinnehmen in die Tierlist, weil sie eben nicht regelmäßig da diese klassische Ermittlungstätigkeit aufnehmen, die ein Detektiv aufnimmt. Und deswegen fällt es mir da schwer, die da einzuordnen. Deswegen würde ich das auch gar nicht machen. Das ist, glaube ich, in der nächsten Kategorie besser aufgehoben. So bei Yusaku, wie gesagt, da hatten wir uns ja auch schon drüber diskutiert. Naja, ist er wirklich, ist er auch Buchautor offiziell oder ermittelt er nicht doch irgendwie eigentlich regelmäßig? Auch da würde ich eher sagen, okay, den würde ich doch eher als Detektiv einordnen. Das wäre jetzt so meine Wahrnehmung. So Mary, wie gesagt, ist noch so zweigeteilt eigentlich. Bin ich mir auch noch unsicher. Hätte ich jetzt vielleicht auch eher tendenziell in die nächste Kategorie, aber ich kann es verstehen, weil sie da durch ihre, wie gesagt, Tätigkeit durchaus auch als Ermittlerin irgendwie gewertet werden kann. Fällt mir aber auch da schwer, sie einzuordnen. Einfach, ich glaube, so bei diesen Charakteren wie Mary oder bei, wie heißt es jetzt? Shukichi? Mary und nein, Rumi, fällt mir das sehr schwer, weil sie halt doch so selten auftreten. Ja, das da jetzt irgendwie einzumachen, das ist natürlich nochmal ganz anders, auch irgendwie zu werten, wie ein Heiji, der, weiß ich nicht, mehr Fälle hat als die Finger. Genauso ist es natürlich bei Masumi, die halt unheimlich häufig auftritt. Genauso aber auch Toru Amuro, wenn er nur in seiner Rolle als Detektiv-Lehrling auftritt quasi, auch da hat er ja schon einige Fälle vorzuweisen. Deswegen muss ich sagen, ist das so ein bisschen, die kann man da, glaube ich, sehr gut in diese Kategorie packen. Bei allen anderen tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Ja, ich Ich finde es auch tatsächlich so, wenn ein Charakter noch nicht so viele Fälle gelöst hat, das war ja auch, erinnere ich mich gerade am Anfang bei Masumi und bei Toru Amuro auch so, als wenn man, als sie die ersten Auftritte, die ersten Fälle hatte, tatsächlich schwierig einzuordnen. Auf welcher Ebene sind die jetzt? Sind sie wirklich so schlau wie Conan? Ebene drunter, Ebene drüber vielleicht sogar, wobei das in dem Stadium der Serie noch relativ unwahrscheinlich war. Ja, aber es ist schwierig einzuordnen. Und deswegen finde ich auch gerade bei Shukichi, ich meine, ich hab allergrößten Respekt davor, wenn man Fälle am Telefon löst. Ich meine, das ist ja unheimlich schwierig, noch schwieriger als vor Ort zu sein. Nur weil man den von dem Fall gehört hat, kann man den ja nicht auf Anhieb lösen. Also ich könnte das niemals, ich könnte auch so keinen Fall lösen, aber gerade wenn ich nur die Indizien am Telefon durchgegeben bekomme und auch nur das erfahre natürlich, was diese Person, die mir dann zuspielt, erfahre, da habe ich natürlich allergrößten Respekt, aber ja, ich finde es auch schwierig, da einzuordnen. Also ich finde es bei Mary schon schwierig, wie gesagt, und bei Shukichi finde ich es noch mal schwieriger. Also da ist der Ausschlag noch größer, nach oben und nach unten. Dann hätte ich noch einen Detektiv auf der Liste, der auch selten auftritt und der auch ein sehr schwieriger Fall ist, nämlich den ich schon angesprochen habe, Saguro Hakuba. Der in zwei Fällen in Detective Conan einen größeren Auftritt hatte, also in dem Fall mit der Villa Abenddämmerung und mit dem Fall mit dem Wettstreit der Superjungdetektive oder Detektiv Koshien. Ich würde jetzt mal die anderen Detektive, die nur in Villa Abenddämmerung auffallen, also Ogami und sowas und Mogi und so, die würde ich jetzt einfach mal rauslassen, weil, ne? Hakuba. Und da ist natürlich auch die Frage, bewertet man den Magic Kaito Hakuba mehr oder den Conan Hakuba mehr? Weil in Conan, der Detektiv Koshien-Fall, muss man schon sagen, ich habe den mal ein bisschen genauer gelesen eine Zeit lang, Hakuba ist schon insgesamt deutlich schlechter am Ende als Heiji und Conan, weil er ist wirklich der einzige von den Detektiven, der wirklich komplett auf der falschen Fährte war. Der sich halt mit dem falschen Produzenten verrannt hat, weil der eben der Dieb war, wie angesprochen. Und Heiji täuscht dann so ein bisschen was vor, um den Täter rauszulocken, und Conan hat dann so ein bisschen den direkten Durchblick. Also da ist, Hakuba wird da schon deutlich schlechter dargestellt als Heiji, im Sinne von, wie dieser Wettstreit jetzt ausgeht, also Wettstreit in Anführungszeichen, das wird dann ja ein echter Mord. In Magic Kaito ist Hakuba natürlich deutlich kompetenter. Ich finde, also insgesamt ist er, in Magic Kaito wirkt er doch kompetenter als in Detective Conan insgesamt. Auch wenn natürlich in seinen frühen Auftritten er auch eher so Comedy-lastig ist. Aber ich würde ihn dann schon so unter Heiji einordnen insgesamt. Ja, ich finde, bei Hakuba trifft so ein bisschen das zu, was bei vielleicht bei Kasami zwischen Detektiv Conan und Zero's Tea Time der Fall ist. Einfach für mich sind das zwei verschiedene Charaktere. Einmal Hakuba in Magic Kaito und einmal in Detektiv Conan. Ja, schwierig, das so jetzt aus dem Stegreif zu entscheiden. Ich meine, Hakuba hat natürlich in Detective Conan auch nicht sonderlich viele Auftritte. Das tut natürlich auch nochmal, macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Wir können ihn natürlich von Magic Kaito her gut einordnen. Da finde ich ihn auch sehr intelligent als guten Ermittler. Auch wirklich, naja, Kaito Kid ebenbürtig. Zumindest, ja, fast bis ebenbürtig. Während er in Detective Conan, naja, Randerscheinung, ja, ich finde es da schwierig, ihn einzuordnen. In Magic Kaito finde ich es einfacher, in Detective Conan, ja, ich würde sagen, nahezu unmöglich. Aber ihr habt ja auch schon gesehen, dass ich mich mit Mary und mit Shukichi ja schon schwer getan habe. Wie soll es denn erst bei Saguro Hakuba laufen? Also, ich meine, ja. Ja, ich würde Hakuba auch seriengetrennt betrachten, weil in Kaito Kid ist er ganz klar der Detektiv, da ist er der einzige Detektiv, deswegen ist er da halt gut, und in dem Fall, den Lasse halt auch angesprochen hat, ist er zwar auch Detektiv, aber neben Conan und Heiji sieht er da halt recht alt aus, und deswegen steht er auch meiner Meinung nach in Conan auf jeden Fall unter den beiden. Und ja, generell finde ich die Detektiveinordnung hier, wer da einer der Besten halt sein sollte. Wie gesagt, persönlich für mich eigentlich eher unmöglich. Also ich stelle da ungern einen an die Spitze. Also für mich persönlich stehen da schon Heiji und Shinichi sind für mich da schon gleich auf, zusammen eben mit Akai und ja, Rei und ja, Subaru ist ja auch Akai, so in seinen Detektivfällen als Subaru hat er das ja auch gezeigt und ja, deswegen sind die so für mich detektivisch gesehen mit an der Spitze und sind da oben mit bei und ja, die anderen, also Masumi ist ja auch intelligent, aber da weiß man halt, oder ich persönlich nicht so ganz, was genau spielt sie halt nur vor, was ist halt wirklich ihr Intellekt und so und ja, und was so halt Mary und Shukichi angeht, die würde ich dann eher in die andere Kategorie packen, halt in intelligente Charaktere abseits von Polizei und Detektiven, weil die würde ich da nicht mit zuzählen. Also für mich sind eigentlich Detektive klar, die sich als Detektive bezeichnen, wo man die Ermittlungsarbeit begleiten kann und die halt im Prinzip, ja, in den Fällen präsent sind und wo man die Ermittlungen dann halt verfolgen kann und in Einblick in deren Gedanken bekommt. Ja, dann schlage einfach mal vor, wir machen dann auch direkt mit der nächsten Kategorie weiter, wo wir hier sie schon 700 Mal angesprochen haben. Oder Lasse möchte noch was einwerfen. Wir haben ja noch einen Detektiv, der ja nicht erwähnt wurde, nämlich Kaninori Wakita. Stimmt, genau. Der ja auch eigentlich Sushi-Koch, aber genauso wie Toramu Kellner ist er ja eigentlich ziemlicher Detektiv. Und wo wir jetzt in dieses relevante Spoiler-Territorium kommen, weil wir inzwischen wissen, wer sich wirklich hinter Wakita verbirgt. Und da ist es auch schon so ein interessanter Fall, wo man eigentlich fast trennen muss, weil in seiner Rolle als Wakita ist er nicht so gut wie in seiner wahren Rolle als Rum. Weil in seinem Intro-Fall haben wir wieder dieses klassische, er macht eine falsche Schlussfolgerung und dann muss kommen und das als schlafender Kuro lösen, wo es nicht so direkt gesagt wird, aber das ist ja ähnlich wie bei Masumi und auch wie bei Amuro, dass es vermutlich vorgespielt ist, dass er nicht so gut ist. In den restlichen Fällen ist er so auf einem Level mit Korn relativ gleich schnell und dann aber in eben Band 100, wo er als Rum agiert, haben wir diese eine Szene, wo dann der Code verschickt wird von Jolie und dem FBI, der Fake-Code für die Falle. Und Wermut und die ganzen schwarzen Organisationsleute kriegen den und denken sich so, geil, cool, haben wir abgefangen, machen wir irgendwie und dann töten wir die wieder im Treffpunkt und wären direkt in die Falle gelaufen. Aber dann kommt Rum und sagt, na, Moment, das ist eine Falle. Ich habe das durchschaut, weil mir ist der eklatante Fehler aufgefallen und so. Und Con und Akai und so ist das nicht aufgefallen beim FBI, Jody sowieso nicht und James nicht. Und dann kommt Yusaku zurück vom Einkaufen mit Yukiko und schaut sich den Code auch einmal an und sagt, ah, da ist aber ein Problem. Und das, und dann am Ende davon, wenn Kevin dann kommt, sagt ja Yusaku so, wir haben die Organisation so ein kleines bisschen unterschätzt, also es muss jemanden geben, der da super schlau ist und damit ist ihm Rum gemeint. Und durch diese parallele Inszenierung wird Rum ja schon so auf das Level gestellt wie Yusaku so ein bisschen. Und das ist ja deutlich mehr als das Level, was Wakita davor bereits gezeigt hat in der Serie. Deswegen, es ist natürlich auch nur ein Moment in so einem größeren Fall und eigentlich ein bisschen so hanebüchener Moment, weil dieser ganze Code von dem FBI ist schon so ein bisschen, naja, also richtig guter Code geht anders. Aber was die Inszenierung uns sagen will, ist jedenfalls relativ eindeutig. Nur ist die Frage, kann man Rom so einfach auf Yusakus Level stellen oder würden wir da sagen, haben wir insgesamt noch nicht genug gesehen von? Das, also bei mir auf jeden Fall das Letztere. Ich finde es total schwierig, das aufgrund der jetzigen Ereignisse einzusortieren. Ich meine, klar, Rom ist intelligent und auf jeden Fall auch intelligenter als alle Organisationsmitglieder, die wir bisher gesehen haben. Ja, allein der Rang suggeriert ja, dass dieser Charakter Rum über zum Beispiel Jin stehen muss. Und ich persönlich würde Jin, wie gesagt, auf einer Ebene mit Conan, Akai und Zero sehen. Von daher muss Rum auf jeden Fall drüber liegen. Und ja, oder zumindest auf gleicher Ebene. Und da dann die genaue Einschätzung vorzunehmen, klar, im Einführungsfall stimme ich dir zu, das geht in die Richtung Yusaku. Aber ob das ja vom Ermittlertum, von der Intelligenz her die gleiche Ebene ist oder wie man das jetzt da einordnen muss, ob man eine neue Ebene schaffen muss da in dieser Kategorie, das finde ich tatsächlich super schwierig. Und anhand dieses einen Auftritts ultra schwierig. Also da müssen wir wirklich abwarten, was denn die weiteren Ereignisse zeigen. Ja, ich finde aber, wenn man das jetzt so weiß, so im Nachhinein und sich dann nochmal diese Wakita-Fälle anschaut und dann sagt, okay, also das, was er da geleistet hat als Wakita, so, das ist nicht, und wir ordnen das schon irgendwie hoch ein und sagen dann, ja, okay, das ist aber nicht das volle Potenzial, weil offensichtlich hat er ja doch ein größeres Potenzial oder hat mehr, und diese Rolle ist, glaube ich, ist ihm zugedacht worden als Nummer zwei der Organisation, dass er da eben doch auch ein bisschen smarter ist als alle anderen Organisationsmitglieder, und dann ist es tatsächlich so, dass man vielleicht sagen muss, wie Lasse angedeutet hat oder gesagt hat mit diesem Vergleich, ja, Yusaku auf der einen Seite und Rom jetzt auf der anderen Seite, dass wir da vielleicht jemanden haben. Ich muss sagen, so für die Geschichte fände ich das irgendwie blöd, wenn wir Yusaku da so zu stark einbinden, wäre jetzt so mein Take dazu, aber das ist jetzt nur so persönliche Sache, was jetzt mit der Kategorisierung jetzt eigentlich nicht so viel zu tun hat, aber das wäre natürlich dann schon so, die Parallelen, die sind meiner Meinung nach doch da, das kann man sehen, ja, also deswegen würde ich schon sagen, ist der Charakter auf jeden Fall doch auch ein Stück weit intelligenter so von dem, was wir jetzt so sehen, und wenn wir das wissen, was wir haben, eben dass er die Nummer 2 ist, und wenn wir das einordnen und sagen, okay, Wakita hat nicht sein volles Potenzial abgerufen, und da steckt noch wesentlich mehr dahinter, dann muss man schon sagen, okay, dann sieht Conan vielleicht in dem Moment erstmal noch ein bisschen alt aus. Ja, natürlich, so andererseits, wenn man die Geschichte weiterdenkt, so halte ich es für unwahrscheinlich, dass Conan der Organisation nicht auf die Spur kommen kann oder da irgendwelche, ja, oder dem unterlegen sein wird. So, deswegen, irgendwann wird es auch sicherlich einen Turnaround geben, aber so von dem, was wir jetzt wissen, würde ich sagen, ist Rum doch dort höher einzuordnen. Ja, würde ich mich so gesehen anschließen, aber ich schließe mich da auch Philipp an, so, weil ich finde, ja, Lasse hat es uns halt jetzt aufgezeigt, in der das Rum halt, ja, wenn man so will, gedanklich, ermittlerisch auf Yusaku Kudos Richtung, Schwelle gesetzt werden kann, aber eben, wir haben halt nur einen Moment in dieser ganzen Geschichtsentwicklung bislang erlebt, und dafür ist es halt ähnlich wie bei Rumi. Also wir wissen eindeutig zu wenig über diese Person, um vom ersten Auftritt an sagen zu können, der ist mindestens genauso intelligent wie Yusaku oder der ist unter ihm einzuordnen oder wie auch immer. Also da erlaube ich mir jetzt noch kein Urteil, aber so allein von der Überlegung her, ja, ist es auf jeden Fall, also er muss ja auf jeden Fall sehr intelligent sein, weil sonst wäre er halt nicht die Nummer 2, und dass er das eben so durchschaut hat, zeigt ja dann eben auch, dass er besser ist als die anderen, und er ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner, und ich bin gespannt, was wir da dann noch entsprechend an Story-Relevanz sehen werden. Und wie das halt so weitergeht. Und denke halt auch, dass er halt in seiner Rolle als Wakita ist natürlich klar, weil er sich eben nicht verraten will, dass er da eben da durchaus halt nicht seine volle Intelligenz zeigt, weil dann wäre seine Tarnung ja hin. Also er macht das ja wirklich schon, eben wie schon gesagt wurde, mit dem Punkt, dass er da anderen den Vortritt lassen will, um vielleicht auch irgendwen zu enttarnen oder was zu entdecken, ähnlich wie Masumi das bei Shinichi gemacht hat. Und ja, deswegen, ja, würde ich sagen, wir müssen einfach noch ein bisschen abwarten, ob wir überhaupt noch mehr von Rum jetzt zu sehen bekommen oder ob das jetzt wieder erstmal ein paar Fälle dauert. Ja, ich finde, man, also natürlich mit dem Boss der schwarzen Organisation, mit Karasuma, Ja, man weiß natürlich noch weniger über ihn, aber da könnte man ja dann genauso diskutieren. Ist das jetzt, ist ja die Person jetzt noch intelligenter als Yusaku? Okay, ist sie überhaupt noch am Leben? Das wäre natürlich die erste Frage, die zu klären ist. Vielleicht klären wir das mal in einem anderen Podcast über Mythen der schwarzen Organisation oder ähnlichem. Oder ob jetzt Rum sozusagen der finale Gegner ist und Karasuma dann nur der Geldgeber im Hintergrund oder wie das Ganze einzuordnen ist, dass quasi Rum vielleicht auch dafür da ist, dass Conan Rum schlägt und damit auch Yusaku schlägt, was Lassie ja am Anfang auch schon mal in den Raum gestellt hatte, oder wie das Ganze ausarten kann. Also ich finde, das ist noch viel zu vage, um da genaueres beurteilen zu können, wie Olli auch schon sagte. Einfach mal abwarten, wie es sich weiterentwickelt, wie die nächsten Auftritte so aussehen, ob das wieder ähnlich ist. Ja. Und ich denke, damit machen wir dann weiter mit unserer nächsten Kategorie. Kategorie Nummer 5 müsste das dann sein. Wer ist abseits der Polizisten und Detektive, die wir bisher hier alle aufgezählt hatten und groß und breit diskutiert haben, denn noch besonders intelligent oder könnte als sozusagen in Anführungszeichen Ermittler gesetzt werden, der besonders aus der Masse hervorsticht? Wir haben natürlich jetzt kommt die Stunde, wo ich die Lanze breche für Ran diesmal. Ran hat ja den einen Fall gelöst mit dem Supermarkt mit ihrer Freundin da. Und meine Einstellung dazu ist, Ran hat mehr Fälle gelöst als Kokoro in der Serie. Weil Ran hat diesen Fall komplett ohne irgendwelche Hinweise von Kon oder Shinichi gelöst. Sie hat da mit ihm gesprochen, aber sie hat ihm das komplett gesagt, ihre Schlussfolgerungen, und auch den Täter genannt, bevor er den sagen konnte, nachdem Kon alle Details gehört hat, oder beziehungsweise Shinichi. Und hat das dann alles komplett selbst gemacht, und Shinichi hat ihr quasi nur so ein bisschen fürs Selbstbewusstsein irgendwie gegeben, dass sie ihre Sachen auch präsentiert, aber kombiniert und so hat sie alles selber. Und Kogoro, selbst in seinen Fällen, wo er mal ein bisschen glänzen darf, ist bei seinen Schlussfolgerungen bei der Präsentation komplett teilweise auf Connens Hinweise angewiesen. Bei Ruri Ujo war mehrmals so, wo sie dann irgendwas eingewendet hat, hat Kogoro gesagt, oh ja, Und dann Conan vor der Tür hat dann irgendwie was laut gesagt mit dann irgendwie dem Feuerzeug oder wie man den BH zumacht, weil man das noch nie gemacht hat, und dann Kuras dann denkt, ah ja, sie hat das nie gemacht, weil hier irgendwie mit dem Feuerzeug und so. Oder auch bei Mord unter Freunden, was ja so das Beispiel ist, da hat Kokoro auch schon Hinweise von Conan gebraucht. Und dementsprechend würde ich sagen, Ran ist eine bessere Detektivin als Kokoro. Das heißt natürlich nicht viel, und sie ist natürlich jetzt nicht Heiji Masumi-mäßig, aber sie ist so schon, doch nur, sie zeigt es halt nicht so oft und hat nicht so oft die Chance zu glänzen. Aber dafür, dass Ran hat ja teilweise einen sehr schlechten Ruf bei vielen Fans, weil irgendwie Ran nervt irgendwie nur, ist nur am Heulen irgendwie und macht nicht so viel. Aber Ran ist von der Intelligenz her, würde ich sagen, nicht zu unterschätzen und über dem durchschnittlichen Level. Und auch, ich würde sagen, schon dadurch, dass sie so diesen Fall gelöst hat, würde ich sie so in diesem Polizeimäßigen auch schon über so Charakteren wie Chiba oder Megure sehen. Ich habe tatsächlich auch Ranmori in diese Kategorie mit reingenommen, aber tatsächlich aus ganz anderen Gründen als du. Ich habe mich mehr auf die Frage konzentriert, einfach nur dieser Intelligenz, was so da gefragt ist. Also es war jetzt nicht primär gefragt, also du hast das jetzt so begründet mit, dass sie den Fall gelöst hat, was natürlich in der Detektivserie ein sehr gutes Zeichen ist. Deswegen da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Aber ich hatte sie tatsächlich wegen der sozialen Intelligenz eingeordnet auch, weil sie ein unheimlich guter Charakter ist, der so die anderen Menschen um sich herum sehr gut einschätzen kann, und das soziale Interagieren mit denen fällt Ran, glaube ich, sehr leicht, und sie kann sich gut in das, was wir auch vorher schon gesagt hatten, gut in andere hineinversetzen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, und das kann Ran, glaube ich, ausgezeichnet. Sie hat ein großes Mitgefühl, großes Herz, macht sich viel Sorgen um andere. Wir haben das gesehen bei Ai, wenn die sich nicht gut gefühlt hat oder so, dann hat sie das gemerkt, und solche Sachen. Sachen. Also das ist ja auch eine Form der Intelligenz und da sehe ich Ran sehr stark. Also das war ein Grund für mich, sie hier mit einzuordnen. Das wollte ich auch nochmal hervorheben. Ansonsten habe ich tatsächlich noch ein paar andere Charaktere, jetzt nicht so aus dem Detektivischen. Natürlich, wir haben jetzt gesprochen, ich hatte ursprünglich auch eingeordnet, natürlich die Charaktere, die wir jetzt schon hatten, wie Shukichi Haneda, Yusuke Kudo, Akai und so, habe ich auch hier noch mit eingeordnet, auch Mary ursprünglich, aber genau, war ja so diese Diskussion, die wir eben geführt hatten, ob sie wirklich Ermittler sind oder nicht. Sie sind auf jeden Fall sehr intelligent. Ich glaube, das kann man sagen. Sie haben auch ihre Momente in der Serie immer mal wieder, diese Charaktere, wo sie Fälle lösen, wo sie viel beitragen können, um irgendwelche Probleme zu lösen. Vielleicht nicht unbedingt Fälle, vielleicht mehr so Probleme insgesamt. Ansonsten habe ich hier noch so Charaktere, die wir bislang noch gar nicht hatten. Habe ich eingeordnet Ai Haibara. Sie ist natürlich unheimlich intelligent durch ihre Forschung als 18-Jährige. Das ist, finde ich, sehr beeindruckend, aber auch so in ihrer Kombinationsgabe lässt sie das immer wieder sehr gut aufblitzen und sie hat, glaube ich, auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Deswegen so insgesamt, das spricht auch so viel für ihre Intelligenz. Ansonsten habe ich noch eingeordnet Wermut und Jin. Jin hatte ja zum Beispiel Philipp schon angesprochen, aber Wermut, dieses Rollen, was sie spielt, das zeugt für mich auch großes Maß an Intelligenz. Und dann habe ich noch eingeordnet Professor Agasa tatsächlich. Weiß ich nicht, wie ihr dazu steht, aber Ich finde, wer solche tollen Erfindungen machen kann, der ist auch nicht gerade doof oder nicht auf den Kopf gefallen. Im Gegenteil, Conan hat das ja immer so ein bisschen verschrien mit seinen komischen Erfindungen, die der Professor immer macht, aber so gerade das, was er für Conan macht, sei es Radarbrille, Skateboard oder Stimmenverzerrer, das ist alles ziemlich cool. Deswegen habe ich ihn ja auch mit eingeordnet. Das spricht auch von Intelligenz, was zu entwickeln. Das ist ja auch schon dem einen oder anderen Charakter aufgefallen, der sich dann, der Professor, dann erfindet und macht lauter tolle Sachen für euch. Das ist auf jeden Fall noch ein Charakter und ansonsten bin ich auch erstmal am Ende, ist Gaito Kid, dem würde ich noch ein hohes Maß an Intelligenz da einordnen und das kann er nicht, also ist natürlich ja auch ein super Charakter. Und Erik Kisaki habe ich noch eingeordnet, ist auch so ein Charakter, der fällt vielleicht häufig mal immer unten runter irgendwie so, aber brauchst du überhaupt nicht zu verstecken. Ist auch ein super Charakter und kann man, denke ich, auch hier super in die Liste reinpacken. Ja. Ich finde, den hätten wir eigentlich auch fast schon bei Detektiven eigentlich mit reinnehmen müssen. Mir ist sie gerade eben nicht eingefallen, aber eigentlich, wenn wir auch schon so Rumi und so reinmachen, Eri, gerade natürlich der Fall, wo Kogoro unter Verdacht steht, da packt sie ja wirklich detektivmäßig aus und steckt ihren Mann auch deutlich in die Tasche. Also Eri steht deutlich über. Das ist halt kein Vergleich bei Kogoro. Ja, aber Eri, auch wenn sie am Ende auch noch einen Hinweis von Conan braucht, in diesem Fall und in vielen anderen Fällen auch, also Conan ist schon schneller als sie, aber sie ist auch definitiv vom Niveau her, ich würde sie so auf so einem Zwischenlevel sehen, also sie ist jetzt nicht gerade Kansuke oder Komei, aber sie ist schon selbst besser als Sato oder so. Polizistenlevel, also Eri ist da, Eri, blöd, dass wir sie gerade eben so ein bisschen vergessen haben, ich wollte sie da eigentlich noch ansprechen, aber sie ist als Anwältin, Strafverteidigerin so halb detektivisch auch unterwegs und da zeigt sie auch sehr viel Kompetenz. Ich finde, Eri schließt so ein bisschen die Lücke zwischen Masumi und Sato oder Takagi oder wen wir da hatten. Da ist für mich noch so eine Lücke dazwischen, aber das füllt für mich zum Beispiel Eri ziemlich gut aus. Auch zum Beispiel Wermut würde ich da vielleicht auch noch mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob das jetzt klassisch intelligent ist, aber auch wie Johannes schon sagte, mit diesem Rollenspiel hat sie auf jeden Fall, ist sie überdurchschnittlich gut, kann auch Schlüsse ziehen, die ja sonst eher schwierig fallen. Bei Kaito Kid finde ich schwer, weil er halt nicht so der klassische Detektiv ist, aber als Gegenspieler von Conan wurde er ja so ja eigentlich ebenbürtig kreiert, also auch eigentlich auf Collins Niveau, wobei ja er wird halt manchmal albern, oder? Ja, auf jeden Fall. ja, genau, er ist irgendwie ein bisschen verspielt und ein bisschen, ich kann gar nicht so fassen, es wirkt dann so ein bisschen, tut mir dann irgendwie ein bisschen leid für Akai und für Rei auch, dass das dann Kaito Kid damit auf der Stufe steht. Aber ja, und Professor Agasa bin ich tatsächlich anderer Meinung. Ich meine, klar, mit den Erfindungen, ja, das zeugt von einer großen Intelligenz und er weiß auch genau, was er da macht und ist idealer Helfer für Conan, auch gerade wahrscheinlich dann in der sozialen Ebene nützlich. auch, dass er die ganzen Detective Boys und so zusammenhält. Ich glaube, Agatha wird in der Fangemeinde wahrscheinlich auch deutlich unterschätzt. Also ich mag ihn tatsächlich sehr, als auch, dass er so ein großer Helfer auch für Shinichi gerade ist, mit den ganzen Erfindungen, mit den Detective Boys, dass er immer für die da ist, sich einfach aufopfert, so quasi als guter Opa. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Also von der Intelligenz her, von was jetzt wirklich Fälle lösen anbetrifft, finde ich ihn ja nicht wirklich herausstechend. Ich finde ihn da auf einer Ebene mit ja, den Normal-Level ganz unten sozusagen, also mit Sonoko was? Oder mit, keine ja, Ahnung. Der arme alte Professor, also Sonoko ist was Schülerin, allein vom Titel ist doch da schon, also, naja, wenn man da auf Rückschlüsse ziehen mag, aber ich finde schon, also er hat schon so auch doch da so Momente, also da würde ich schon sehr dagegen halten, sagen, nee, Sonoko ist da noch mal ein ganz anderes Kaliber, also so, da würde ich ihn jetzt nicht einsortieren. Also ich finde, bei beiden fehlen so die Ambitionen, einfach einen Fall lösen zu wollen und... Ja klar, also er ist manchmal auch selber überrascht, ne? Also wenn Conan Akashinichi ihn benutzt irgendwie, also liegt ihn ja nicht schlafen und dann sagt, ach so war das eigentlich. Ja, das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass er das selber vielleicht so nicht durchblickt hat. Aber ich finde so insgesamt, ich habe das jetzt nicht nur auf die ermittlerischen Fähigkeiten bezogen, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich ihn mit auf. Aber ich kann natürlich verstehen, was du sagst, ja. So diese Selbstfälle lösen oder irgendwie sowas, auch bei seinem Fall mit der großen Liebe und so, ja, tut er sich natürlich schwer. Kaito Kid ist natürlich auch so ein interessanter Sonderfall, weil, also so, wenn wir jetzt außerhalb dieser Fallmäßig gehen, ist er schon sehr intelligent. In seinem eigenen Manga, da durchschaut er ja auch öfters Sachen. Natürlich gerade in den späteren Kapiteln, wo dann Con schon raus ist, wo Aoyama so sagt, das ist so wie Con irgendwie Magic Kaito vergiftet hat, in Anführungszeichen. Das ist dann auch vom Schreibstil, die sich da auf Magic Kaito ausgewirkt hat. In diesem Kaito Corbo-Fall zum Beispiel, da macht er ja den halben Detektiv. Er ist da schon ziemlich gut und so, abgesehen, also jetzt außerhalb vom Ermittlerischen, ist er schon ein Genie. Er hat ja angeblich auch diesen hohen IQ, aber das ist ja auch so noch aus der Frühphase von Magic Kaito, wo es noch so ein Gag-Manga war. Ja, aber auch allein das mit dem Stimmen imitieren, seine Fähigkeiten und so. Also Kaito Kid ist schon so ein wirklich hoher Charakter, den man aber auch nicht wirklich einordnen kann, finde ich. Ich finde Kaito Kid auch ähnlich wie Wermut ein bisschen. Sind so, die sprengen so diese, die lassen sich nicht in so eine Schublade einordnen. Deswegen hatten wir sie auch nicht bei den Detektiven oder Polizisten jetzt, wo es so, sondern das ist so ein bisschen, ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Deswegen stehen sie hier, ja. Ja, genau. Und bei so einem Charakter wie Jin, der ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, aber ja auch, weil er teilweise Schlussfolgerungen schon zieht. Das beste Beispiel ist ja die Falle da im Itakura-Fall, wo Con dann Wodka die Falle stellt und Jin schlussfolgert die da kaputt. Was natürlich eine sehr beeindruckende Szene ist. Gleichzeitig ist Ava Bourbon der beste Spürhund-Detektiv der Organisation. So nennt ihn Wermut und so wird er eigentlich auch präsentiert. Dass Bourbon der fähigste Ermittler der Organisation ist. Und es ist halt die Frage, mit dann eben Jin zählt wahrscheinlich dann nicht als Ermittler. Und Jin hasst ja auch so Detektive. Detektive wie Sherlock Holmes braucht es nur in Roman, nicht im echten Leben, sagt ja Jin über Bourbon und so. Ist natürlich die Frage, ist er jetzt irgendwie über Bourbon, weil er halt kein Ermittler ist und deswegen auf andere Weise schlauer ist, oder ist Bourbon halt besser irgendwie? Auch ein bisschen schwer einzuordnen, aber bei Jin haben wir zum Beispiel mehr als bei Wermut schlussfolgerungsartige Sachen, wie er ja auch als er ist ja auch in gewisser Weise da mehr so ein Gegenspieler für Conan und auch für Akai, der so quasi Bösewicht hat. In dieser ganzen Frühphase, bevor wir Bourbon hatten, als wir gerade zum ersten Mal Wermut gesehen haben im Hydro City Hotel da mit Chiho im Schornstein, wo er irgendwie das Haar da gefunden hat und das Röcheln gehört hat und dann irgendwie, ja gut, das ist dann schon keine Schlussfolgerung mehr, aber halt scharfe Beobachtungsgabe und so, wo er dann quasi so böse Schlussfolgerungen gezogen hat und so. Da kann man Jin zum Beispiel zumindest mehr einordnen als Wermut. Also ich finde gerade so, wenn Kaito Kid so das diebische Pendant zu Conan ist oder der Gegenspieler, die auf einer Ebene agieren und so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel immer haben, so wie du auch sagtest, so war Jin halt immer der Gegenspieler zu Conan aus der schwarzen Organisation, beide ebenbürtig auf einem Niveau und genau da kam dann ja eben Akai ins Spiel, so zumindest meine Auffassung, dass eben Conan und Akai, wenn sie gemeinsam dann sich Jin gegenüberstellen, dass sie dann eben ihn schlagen können, obwohl sie alle drei auf der gleichen Stufe stehen. Und deswegen würde ich, also meine Auffassung, das ist natürlich auch schon dadurch, dass Jin eben nicht mehr so stark im Fokus ist, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber so war immer meine Auffassung von der Serie. Und das wird vielleicht auch ganz gut dazu passen, zu dem Rum genau als Gegenspieler dann zu Yusaku und dass man da so diese verschiedenen Ebenen hat. Ja. Wobei man dann aber auch die Szene hat mit Wermut am Ende von, wo Akai vermeintlich stirbt, wo Wermut ja sagt, irgendwie mit den Silver Bullets und sie brauchen, also sie, die guten in Anführungszeichen, brauchen nur eine. Also eine Silver Bullet, die reicht. Also Conan ist alleine genug, um da irgendwie das zu zerstören. Sie brauchen nicht zwei. Und das ist ja dann aber allerdings so ein bisschen dem entgegenstehend. Ist natürlich nur Wermutseinschätzung. Ja, eben. Aber das könnte man so als Argument anführen, dass da Con auch insgesamt besser ist vielleicht. Also meine Einschätzung war von der Szene war tatsächlich so, dass sie dadurch, weil sie gerade ebenbürtig sind, dass irgendwann der Moment kommen wird, wo Conan bzw. Akai, in dem Fall dann Conan, über Jin drüber steht. Vielleicht auch ein schmaler Grat auf der Ebene dann von Conan und Co. Al-Haibara würde ich sagen, da ist auch immer wieder das Problem, da streiten sich die Fans auch rüber, weil eigentlich ist sie ja schlau, aber sie ist halt wirklich keine Ermittlerin, das sagt sie ja auch irgendwie. Schlussfolgerungen sind nicht mein Ding. Deswegen kann sie nicht so oft wirklich was zeigen. Und dann irgendwie, wenn die Detective Boys da irgendwie dieser Fall mit dem Code von Kobayashi, mit diesem Rätsel, da ist Haibara dann zumindest klüger als die anderen Kinder. Das heißt aber allerdings überhaupt gar nichts. Nur ist sie halt nicht so, sie ist halt nicht, das ist halt so, ja, sie ist besser als die Detective Boys und ihre Mitschüler, aber nicht so gut wie Conan, was halt so von dem, was von unserer Einordnung her die komplette Bandbreite ermöglicht. Ja, da ist dann auch eher so dieses, sie ist sehr intelligent in ihrem Feld, aber halt nicht ermittlerisch begabt, würde ich mal sagen, weil das halt nicht ihr Ding ist, nicht ihr Metier quasi. Ja, da würde ich Ran tatsächlich über sie setzen, also um wieder zu Ran zurückzukommen. Und ja, um nochmal ganz von Anfang halt zu sprechen, wir hatten ja die Eigenschaften des guten Ermittlers hervorgehoben und da möchte ich bei Ran auch gern nochmal den Fall mit dem Baron der Nacht einbringen, wo sie sich ja engagiert hat, und diese beiden Zeugen da ausfindig gemacht hat, um das Alibi von dem einen, ich weiß gar nicht mehr, was er war, da der, war das ein Judo-Vorbild von ihr oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, der halt, wo sie dann quasi ihren, ja, Ehrgeiz, ihren Tatendrang aufgebracht hat, um eben, ja, da das Alibi von ihm zu bestätigen. Da hat sie ja dann eben das gezeigt und das andere habt ihr ja schon genannt vorhin, alles in dem Kaufhausfall und so. Deswegen, ja, ist Randa für mich ein, ja, an dieser Position, sag ich mal, in dem Punkt, wo wir gerade sind, in der Liste der Charaktere, die abseits von Detektiven und Polizisten hervorzuheben sind, ist für mich Randa auch ganz klar zu nennen. Ich wollte noch eine kleine Lanze brechen sozusagen noch für Kaito Kid, weil wir natürlich jetzt irgendwie darüber gesprochen haben, über seine Rolle noch in der, ja, in diesem Zusammenhang mit Conan. Und ich muss sagen, so wenn man es so will, er sorgt ja für Fälle quasi und da gehört ja nur ein bisschen mehr dazu, als nur zu stehlen. Also er stellt ja auch Rätsel und das ist sicherlich auch irgendwie eine Fähigkeit, die ein hohes Maß irgendwie an Intelligenz macht. So klar, er löst sie nicht, ja, das ist halt nicht seine Aufgabe, aber er stellt die Rätsel und stellt dort häufig dann auch ja, so erstmal die noch ein bisschen unter ja, oder stellt die anderen unter Probe, die müssen erst nochmal gucken, ob sie das schaffen, das zu lösen und dann natürlich auch wir, dass die Sachen stiehlt und trotz Ankündigung und so weiter. Also da muss ich auch schon sagen, das ist sicherlich ein Charakter, der ganz herausragend ist, auch in Detektiv Conan. Nur er hat halt eben nicht diese Rolle der Aufklärung oder so, sondern gerade vielleicht auch diese Rätsel zu schaffen, aber ich glaube, oder diese Mysterien oder Fälle, er kreiert immer ja Fälle durch seine Diebstähle. Und das, finde ich, macht er sehr gut. Also die Rolle, die ihm da zugewiesen ist, das schafft er sehr gut zu erfüllen und auch spannend zu machen. Also das spannend und intelligent zu machen. Ja. Ja, also intelligent ist er auf jeden Fall. Nur, wie er halt auch selber sagt, er ist ja kein Ermittler. Das war ja in dem einen Fall, wo er da, ich weiß nicht mehr, welcher Fall das war, mit diesen Zauberkünstlern da oder so, wo er rausgefunden hatte, dass da eben einer wohl ist, der die anderen umbringen will, aber er kam halt nicht drauf, wer es ist, weil er ja eben, wie er selber sagt, er ist kein Detektiv, er ist eben sein Magier, Dieb, Zauberkünstler, was auch immer da. Und, ne, ja. Ja, ich meine, das war das genau der Fall, wo er dann noch gesagt hat, Detektive sind langweilige Sesselpuppe in der deutschen Anime-Version. Nee, das war sein Intro-Fall, da auf dem Dach. Ach echt, war das der Intro-Fall? Ja. Ah, okay. Ah, bringt das schon durcheinander. Oje. Aber es geht ja in dieselbe Richtung. Also ich glaube, es unterstreicht trotzdem das, was Olli gerade gesagt hat. Gut, dann schlage ich vor, wir gehen einfach weiter zur nächsten Kategorie. Kategorie Nummer 6. Jetzt haben wir natürlich schon sehr viele Charaktere genannt, aber welcher Charakter ist vielleicht unerwartet intelligent für seine Umstände oder Verhältnisse? Ja, wie gesagt, das haben wir natürlich größtenteils schon abgearbeitet. Vielleicht habt ihr noch kurz ein paar Namen, die ihr hier in diese Runde werfen würdet. Mitsuhiko ist, also manchmal, von manchen Fans wird Mitsuhiko quasi so gesehen irgendwie, dass er so auf dem Weg ist, ein Conan zu werden. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so wirklich sehen würde, aber in diesem Verhältnis, wo wir Umstände, Verhältnisse haben von diesem tatsächlichen grundschülermäßigen, ist Mitsuhiko schon, hebt sich doch eher deutlich ab von seinen Altersgenossen und für sein Alter ist er ziemlich clever. Ich finde, Fans überbewerten Mitsuhiko manchmal so ein bisschen über, nur weil er irgendwie der intelligenteste Detective Boy ist nach Conan und Haibara, ist er jetzt nicht irgendwie so, dass er jetzt bald demnächst auch so ein großartiger Detektiv wird, aber eben in dieser Kinderriege ist er schon, sticht hier schon deutlich hervor. Also ich würde auch sagen, also Mitsuhiko wäre der erste Name, der mir eingefallen ist und ich würde auch sagen so, ja, der nächste Conan jetzt vielleicht nicht, aber sicherlich ganz guter Inspektor, Kommissar, so in die Takagi, Megure-Schiene und so, da wird er sicherlich seinen Platz finden und ich glaube, das ist auch der Name, den jeder hier irgendwie erwarten würde in der Kategorie, deswegen hatte ich nochmal ein bisschen weiter überlegt, wer denn dann noch so reinpassen könnte und ich hätte jetzt noch tatsächlich Kir mit reingenommen, die wir jetzt nur so ganz am Rande mal gestreift haben, als wir über die Organisation so ein bisschen gesprochen haben, was jetzt aber irgendwie mehr so darauf zu führen ist, jetzt nicht vielleicht auf ihre, ja, noch so ein bisschen Kombinationsgabe vielleicht auch, jetzt nicht natürlich diese Ermittlungssachen, aber dadurch, dass sie halt diese Doppelrollen spielt, eben in die, als Maulwurf für die CIA, aber auch irgendwie jetzt noch fürs FBI und das ist natürlich irgendwie eine Rolle, das alles zu trennen und zu organisieren und zu machen und das auch so zu machen, dass es klappt, das ist für meine Begriffe, braucht das auch ein hohes Maß an Intelligenz und hier sind es natürlich nicht die Verhältnisse, aber eher so die Umstände, in der sich Kir befindet, wo sie halt doch die dadurch erst gefordert wird in ihrer Intelligenz, dass sie das schafft und aufrechtzuerhalten, dieses Bild einerseits, dass sie da halt Organisationsmitglied ist und vielleicht auch, dass sie es geschafft hat, das glaubwürdig oder halbwegs glaubwürdig zu machen, ihre Rückkehr. Natürlich steht sie da noch unter Verdacht, aber trotzdem muss ich sagen, so, das wäre jetzt noch vielleicht ein Charakter, den ich hier mit in die Kategorie genommen hätte. Zu Mitsuhiko, ich habe gerade nochmal was rausgesucht, nämlich den einen Fall, wo aus Band 96, wo dann Masumi so ein bisschen nachbohrt und so wissen will, ob Sonoko und Ran noch irgendwie so Kinder, die erwachsen wirken, so wie Conan ähnlich, kennen irgendwie in der Umgebung, will natürlich auf Haibara hinaus, beziehungsweise Masumi weiß noch nichts von Haibara. Da sagt Conan ja auch irgendwie Mitsuhiko natürlich, also ein Kind, was erwachsen wirkt, sagt Conan, sagt Mitsuhiko. Na, Mitsuhiko ist zwar Erstklässler, aber er ist unglaublich, was er alles weiß, sagt Conan, dann wirft er schnell ein und dann sagt Masumi, Ach, der Junge mit den Sommersprossen, stimmt, der ist ein kluges Kärtchen, aber doch ein bisschen anders als du. Also da nochmal aus dem Mund von Masumi quasi so ein bisschen diese Einordnung da anzustellen. Einen Charakter, der natürlich jetzt auch noch, den wir jetzt auch ein bisschen ausgelassen haben, den wir auch vielleicht eher so bei den Detektiven hätten mit einbauen müssen oder sollen, ist natürlich, wenn wir bei Kir sind, könnten wir natürlich auch an Isge Hondo denken. Den Charakter, den keiner mehr so richtig haben will. Ja. Der ja auch intelligenter ist, zumindest als er sich gibt. Also er ist schon ziemlich intelligent. Er hat ja irgendwie Shinichi auch irgendwie schon ganz von Anfang an durchschaut gehabt, weil er hat Zeitung gelesen, was auch so ein bisschen blöd wirkt dann irgendwie da in seinem letzten Fall. Aber naja, der auch schon ein kluges Köpfchen ist und bei den Fällen auch mal ganz gut mithält, beziehungsweise ganz gut eine Beobachtungsgabe hat, aber dann auch nicht so wirklich was löst und dann am Ende von den anderen nur als Spielstein, also als Schachfigur quasi hin und her geschoben wird und dann selbst nicht den größten Impact hat. Aber der ist ja jetzt auch schon länger raus, deswegen kann man den leicht vergessen. Ja, hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber stimme ich dir tatsächlich zu, dass er für seine Verhältnisse als Oberschüler, ja, doch, doch, doch, kann man hier schon mit aufhören, finde ich. In der richtigen Detektiv-Liste hier vielleicht ein bisschen deplatziert, also vielleicht jedoch die, ja, der beste Punkt. Ja, also ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich habe ihn rausgeschrieben aus meiner Liste. Von daher. Genauso wie Kushoyama. Ja. Blöd gelaufen. Ja, nee. Dann würde ich sagen, wir machen gleich mit dem letzten Punkt weiter vor unserem Fazit. Und zwar Punkt 7. Welcher Charakter ist denn eigentlich der schlechteste Ermittler in Detektiv Conan? Ich meine, da könnte man eigentlich auch einen eigenen Podcast zu machen. Wir haben jetzt immer die positive Seite beleuchtet, aber vielleicht fällt euch ja auch nach unten hin jemand ein, wo ihr sagt, diese Person, wenn die bei Ermittlungen da ist, dann läuft eigentlich gar nichts. Ja, also ich glaube, der Elefant im Raum, wir haben hier so zwei großen Namen, die sich anbieten. Einerseits Kokoro Mori und andererseits Misao Yamamura. Und so sehr ich Kokoro auch wirklich nicht leiden kann, also ich finde Kokoro eigentlich einen ganz furchtbaren Charakter mit all seinen Fehlern. Detektivisch, wie gesagt, ich würde auch Ran über ihm sehen und ich finde, selbst in seinen glänzenden Fällen hat er immer noch ziemlich viel Hilfe gebraucht. Deswegen finde ich nicht mal, dass er wirklich mal einen Fall alleine gelöst hat in der Serie. Anders als manch anderer Charakter. Aber er ist doch, wenn er sich anstrengt, auch wenn er nicht komplett auf die Lösung kommt, dann doch deutlich einen Schritt über Yamamura, der auch, wenn er sich anstrengt, eigentlich nie wirklich was gebacken bekommt. Der meint es immer gut. Aber insgesamt, wenn Kogoro seine guten Seiten zeigt, dann ist er schon über dem Niveau von Yamamura. Deswegen würde ich sagen, Yamamura ist so. Der ist auch nicht, wo die Lanze, die wir für die anderen Polizisten gebrochen haben, wo wir sagen, ja, die sind kompetent und die können das alles gut verwalten und so und machen ihren Job gut. Yamamura ist da wirklich so einen Schritt runter, wo man sagen muss, der ist teilweise echt ein schlechter Polizist. Und deswegen würde ich ihn da auch als schlechtesten Ermittler sehen. Er ist jetzt nicht komplett inkompetent, also er hat auch mal ein paar gute Momente, aber selbst seine guten Momente sind insgesamt nicht genug, um ihn von dem Niveau, was wir in der Serie haben, insgesamt ihn von dem niedrigsten Platz runterzuholen. Also ich finde das schon Yamamura mit Abstand doch den schlechtesten Ermittler. Ja, es ist natürlich hier recht eindeutig, muss ich ja tatsächlich zugeben. Ich glaube, Yamamura ist ja eigentlich auch konzipiert worden, so kommt es mir zumindest vor, um ein bisschen Witz in die Angelegenheit reinzubringen, um das ganze Trockene ein bisschen aufzulockern und nicht um eben der beste Ermittler zu sein. Ja, bei Kokoro sieht das dann vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ist natürlich nicht die hellste Kerze. Aber ja, hat tatsächlich seine Glanzmomente, ob sie ihm jetzt geschenkt werden, in Anführungszeichen, oder nicht, darüber lässt sich tatsächlich streiten. Hat aber seine Glanzmomente, die bei Yamamura so, finde ich, sehr stark fehlen. Und Ja, ansonsten noch weitere Namen zu nennen, ist an dieser Stelle wahrscheinlich auch schwierig. Ich meine, man könnte eventuell noch Genta hinzuzählen, auch wenn das mit Ermittlern hier natürlich so ein bisschen schwierig ist. Er ist ein Detective Boy, das ist fast schon recht. Detective Boy, ja, aber ja, ich meine, sticht er jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Ayumi so sehr negativ heraus, dass er da ja so viel Blödsinn und Unfug macht? Wird ihm vielleicht auch ein bisschen zugeschrieben, oder? Also ich finde ihn tatsächlich gar nicht so negativ dann in dem Sinne. Wie jetzt, also ich meine, Yamamura ist dann vielleicht zu den anderen Polizisten, die wir haben, sei es zum Beispiel jetzt Megure als Standard, ja, eigentlich ein kompletter Totalausfall. Und Genta im Vergleich zu anderen Grundschülern, ja, ist halt ein Grundschüler, ne? Also na, ja, er ist halt dieser Archetyp von wegen, er ist der große Stämmige, der gerne isst und so ein bisschen grobe, der Grobian ist, so der irgendwie mehr so Sport macht und nicht so klug ist und dann er denkt immer ans Essen und so. Ja, also ich finde ihn schon, ich finde, da ist ein Unterschied zwischen dem, was Ayumi so hat und dem, wie sich Genta präsentiert. Also Genta ist natürlich eindeutig der Nervigste. Ich würde schon vom Gefühl her so sagen, er ist schon auch einen Schritt dümmer, dass er auch schon so dargestellt wird. Nur, das ist halt so von dem Vergleich her, ja, er ist halt noch ein Kind. Also das ist halt so, ja, auch Mitsuhiko ist ein bisschen schlauer als so ein durchschnittliches Kind und dann irgendwie, ja, es sind nur Kinder. Aber schon Genta, was der teilweise von sich gibt, ist schon mieser als das von Ayumi. Aber ich würde die drei normalen Detective Boys dann auch, wie ich Mitsuhiko wieder so ein bisschen da ausgeklar, so ein bisschen eigens eingeordnet habe, würde ich da Genta auch so einordnen. Ich wollte ihn gerade mit Chiba vergleichen, weil Chiba ist ja auch so der Dicke bei den Polizisten in dem Polizeihauptquartier in Tokio, aber Chiba ist schon so ein bisschen besser als Genta, ja. Nee, also ich tue mich da schwer mit dem Vergleich, weil es eben diesen Unterschied gibt mit dem Alter. Ja, stimme ich auch vollkommen zu. Also ich weiß, ja, ich wollte es nur in den Raum werfen, aber tatsächlich, da kann sich ja noch so viel ändern bis zum Erwachsenenalter und jetzt zum Beispiel, wie gesagt, bei Yamamura ist ja eindeutig, dass das der Abfall nach unten hin, ja, sehr stark ist. Also ich muss auch sagen, da müssen wir Genta mal zugute halten. Er ist halt noch ein Kind und er benimmt sich auch wie ein Kind. Von daher würde ich sagen, ist das in Ordnung, wie sein Charakter so ist und wie er auch fungiert in der Serie. Ich habe tatsächlich, also Yamamura und Kogoro, also das ist, glaube ich, das Ermittlerduo, von dem keiner irgendwie, weiß ich nicht, der Mord aufgeklärt werden soll oder so. Das wünscht sich niemand. Kein Mordopfer wünscht sich, dass die beiden am Tatort zusammenwirken. Also das ist wirklich eine Katastrophe, muss man sagen. Auch Yamamura würde ich auch schlechter einordnen als Kogoro Mori. Da war man dankbarer und hat Kogoro hier bessere Szenen nochmal irgendwie oder Szenen gegeben, wo er glänzen kann. Anders als Yamamura, der da ja durchweg eine schlechte Figur macht. Und ich habe aber noch irgendwie so ja zwei Namen, wo man vielleicht noch irgendwie mit sprechen kann, okay, drei, wenn wir noch den Wachtmeister von der Mondschatteninsel mit aufnehmen, der die Leiche bewegt hat vom Klavier, bevor der Gerichtsmediziner war, aber gut, diesen Einfallcharakter nehmen wir natürlich nicht mit auf. Ich habe tatsächlich noch auch sicherlich streitbare Charaktere, die hatten wir jetzt auch schon in anderen Kategorien nochmal auf jeden Fall schon angesprochen. Das ist Andre Camel und Sango Yokomizo. Bei Andre Camel muss man schon sagen, so von den FBI-Leuten ist er ja halt der, wo ich sagen würde, der stinkt am meisten ab. Das macht ihn jetzt nicht zum schlechtesten Ermittler, das nicht, aber ich würde schon, und wir haben ja auch darüber die Problematik gesprochen, ist er überhaupt ein Ermittler in dem Sinne so, das einzige Fähigkeit, die er jetzt irgendwie noch hat, ist großstämmig und kann Auto fahren, aber ansonsten, weiß ich nicht. Was ist ein Ermittler? Ja, so, ne, das ist halt irgendwie schwierig, so, deswegen habe ich ihn auch mal mit in diese Kategorie eingenommen, wohl wissend, dass er auf jeden Fall nicht der schlechteste ist. Und Sango Yokomizo habe ich noch mit reingenommen, weil der sich manchmal irgendwie so begeistern lässt und so diese kindische Art mit reinbringt, so gerade lässt er sich von Kogoro sehr häufig begeistern. Ich finde das immer, es hat immer natürlich so ein komödiantisches, gaghaftiges und er kann natürlich auch manchmal ernst sein, aber manchmal verliert er auch seine Rolle als Inspektor und verlässt sie komplett und ist dann irgendwie, weiß ich nicht, wie so ein Fangirl an einem Tatort oder sowas. Das macht ihn halt irgendwie, das lässt ihn sehr unprofessionell wirken und deswegen habe ich ihn auch mal mit reingenommen, aber auch hier muss man sagen, so, er ist natürlich trotzdem in der Lage, auch die Rolle als Polizist auszufüllen. Ja, er ist dann so ein bisschen, ich würde ihn schon eher so in Richtung Migure sehen. Er ist halt so ein Migure, der halt Sympathien für Kuguro hat, während Migure ja eher dann öfters genervt ist. Und ja, das lenkt ihn vielleicht ab und zu mal ab und so, und das stimmt schon, aber ich finde, da ist schon so ein deutlicher Unterschied zu sehen. Ja, wäre auch meine Einschätzung, ja, also. Camel würde ich da so ein bisschen rausziehen, weil er ermittelt ja eigentlich nie so wirklich richtig. Deswegen ist das schon irgendwie so ein bisschen, tue ich mich auch schwer damit. Aber hast du ja auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich nicht der Schlechteste ist. Ist ja auch nicht seine Haupttätigkeit sozusagen zu ermitteln, sondern, ja, wie ich schon sagte, das, im FBI haben sie irgendwie so unterschiedliche Aufgabenbereiche und Camel ist halt der fürs, ja, Grobe zuständig ist, für die Fahrkünste, für, ja, die Zielscheibe sein, Fehler machen. Ja, das wollte ich auch mal erneut. Infiltration von Akai verhindern ist die Hauptaufgabe. Ja. Ein Charakter, den ich noch reinwerfen würde, ist nämlich, den wir auch schon mal am Rande erwähnt haben, ein weiterer schlafender Detektiv, nämlich Sonoko. Sie versucht dann ja schon manchmal, nachdem sie so diese Rolle hat mit der Deduktionskönigin und so, manchmal versucht sie dann ja auch irgendwie so an Fällen auch so ein bisschen richtig zu ermitteln, aber das klappt dann ja meistens nie so richtig. Und sie hat da mal vielleicht ein oder zwei gute Beobachtungen irgendwie, die dann irgendwie den Geistesblitz auslösen, aber ansonsten ist sie ja recht ahnungslos. Nur ist da auch die Frage, zählt sie denn so wirklich als Ermittlerin? Ist sie so wirklich schlecht oder ist sie halt eher so normal, also so eher halt wie wir, ein normaler Zivilist, der halt irgendwie so ein bisschen versucht und es dann nicht wirklich hinkriegt und das ist dann auch okay? Glaube ich auch eher. Also ja. Ich finde, bei Sonoko ist das so, dass sie auf Leserebene ist, also zumindest auf meiner Ebene, ich weiß nicht, wie es anderen Lesern des Conan-Manga geht, ich sehe mich mal als durchschnittlichen Conan-Leser, dass sie, ja, versucht, halt dann scheitert, was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, dafür haben wir die ganzen anderen tollen Detektive. Während zum Beispiel jetzt, um halt den Vergleich zu bringen mit Kogoro und Yamamura, wenn man denen die offensichtlichsten Sachen vor die Füße wirft, was ja Conan teils macht, dass sie das dann selbst dann nicht checken und sogar falsche Schlussfolgerungen ziehen. Ich weiß nicht, ob das bei Sonoko so krass ist. Natürlich kriegt sie die Sache manchmal auch nicht auf die Kette. Aber ich glaube, also so schlimm wie bei Yamamura und bei Kogoro ist es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass man sie da doch schon ein bisschen, ja, positiv hervorheben muss, also zumindest aufs Normalniveau, meiner Einschätzung nach. Ja, tatsächlich würde ich mir das mal gerne wünschen, dass, also ich mag Sonoko und Kogoro als Pairing sehr gerne, die haben schon im einen oder anderen Fall mal ganz gut harmoniert zusammen, und wenn man die zusammen, am besten noch mit Yamamura, am Anfang eines Falles mal wegschicken würde, so dass sie sagen, so ja, wir lösen jetzt den Fall und dann machen die sich unterwegs und dann hört man den ganzen Fall nichts mehr davon und dann irgendwann im letzten Kapitel kommen sie wieder und haben dann irgendwas ganz anderes erlebt oder gelöst oder den Fall komplett vergessen. Das würde ich mir mal wünschen, so als kleinen Gag irgendwie. Oder dass man halt mehr von dem Pairing Sonoko Kogoro tatsächlich sieht. Weil die ja auch so gewisse Charakterzüge sind ja da. So, ne? Sonst könnte er ja Conan Sonoko nicht immer so schön schlafen schicken. Die haben ja doch ein bisschen Ähnlichkeit mit Kogoro. Also von daher würde ich mir entweder mehr von den beiden als Pairing irgendwie noch lesen, weil ich die ganz unterhaltsam finde. Oder halt einfach mal so einen guten Gag daraus bauen. Das würde mich auch freuen. Aber stelle ich mir schwierig vor, das zu schreiben. Es gab ja mal diesen einen Fall, wo wo Sonoko und Kogoro da waren und Con gibt eben ihnen so die Hinweise und sie kommen dann so drauf und Con sagt dann, wow, ihr seid ja wirklich richtig schlau und dann Kogoro und Sonoko sind so, ja, sind wir und dann beide so denken, aber irgendwie fühlt sich das anders an, als wenn wir normalerweise irgendwie Dinge kommen. Ja. Irgendwie ist das anders heute. Und Kuro und Con lächelt dann auch nur und denkt, sie ist sein Teil. Das ist schon lustig. Ja, dann ist jetzt, glaube ich, der Moment gekommen für unser abschließendes Fazit heute. Ja, schlechtester Ermittler war ja eigentlich relativ eindeutig, um es so zu sagen, aber um wieder den Schwenk zurückzumachen zum besten Ermittler, sei es jetzt Detektiv, Polizist, abseits davon auch Conan, Yusaku, alles, was wir heute mit an der Palette hatten. Wie ist denn euer Fazit? Wer ist der beste Ermittler aus Detektiv Conan? Okay, Vielleicht ist die Frage eigentlich schon beantwortet durch unsere heutigen Gespräche, aber ihr dürft doch trotzdem gerne ein Fazit ziehen. Für mich ist es Conan, beziehungsweise Shinichi, weil eine der Sachen, also er hat ja sowieso ein sehr hohes Level und eine der Sachen, die wir bei vielen anderen Charakteren immer so gesagt haben, tun wir uns ein bisschen schwer mit der Einordnung, ist die Bandbreite an Fällen. Und das ist bei Conan ja nun wirklich absolut nicht das Problem, weil Conan oder Shinichi ist in jedem Fall dabei und wenn es nicht gerade irgendwie ein Flashback-Fall ist, wo er noch nicht so klug war wie jetzt, löst Conan eigentlich dir alles weg, was du ihm vor die Füße wirfst. Deswegen Conan hat für mich so, weswegen ich insgesamt sagen würde, er ist der Beste, nicht nur, weil es mein Lieblingscharakter ist, sondern weil ich auch sagen würde, sein Vorteil ist diese Bandbreite, die wir sehen bekommen, deswegen wir ja auch ganz am Anfang gesagt haben, dass man diesen Eindruck hat. Aber dadurch, dass eben Conan so viel auf so einem hohen Niveau immer wegermittelt quasi, haben wir da die größte Sample Size an dem, was er leistet. Und anhand dieser Bandbreite würde ich schon so insgesamt ihn als besten Ermittler der Serie für mich bezeichnen. Das ist eine Maschine. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da in der Hinsicht noch was zu ergänzen habe. Natürlich, ist Conan so ein bisschen das Nonplusultra als Hauptcharakter der Serie, weil wir hatten es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Ich finde es aber tatsächlich schön auch zu sehen, wie denn die Entwicklung in der Serie bisher ist. Dass Conan eben nicht der einzige Ermittler ist, also der einzige Detektiv, der sozusagen auftaucht. Wir hatten dann ja recht schnell auch Heiji, der mit am Start ist. Okay, Kogoro natürlich auch schon relativ früh. Und nach wurden es ja immer mehr Detektive. Und ich hatte es ja vorhin auch schon mal angesprochen, ich finde gerade diese Interaktion zwischen den verschiedenen Detektiven immer sehr, sehr schön, dass wir in den Fällen verschiedene Pairings haben, wo dann hier die drei Detektive mal am Start sind und dann haben wir im nächsten Fall mal wieder drei andere Personen, die ermitteln. Und allein diese ganzen schönen Konstellationen zu sehen, weil wir halt auch so viele Charaktere oder Detektive, Ermittler inzwischen haben, die ganzen Konstellationen zu sehen, das macht einfach super viel Spaß und auch einen gewissen Reiz der Serie aus. Und ja, ich freue mich da auch mehr zu sehen und bin auch gespannt, was es denn in Zukunft noch für weitere Detektive geben wird, wenn neue Charaktere in die große Gruppe hinzustoßen, was ja sicherlich mal wieder passieren wird. Und auch werden sicher noch einige Veränderungen ergeben, wenn ja zum Beispiel mit Rumi die finale Aufklärung dann sozusagen folgt oder andere Sachen sich ergeben, die das ganze Feld dann nochmal umstoßen könnten. Also diese Liste, die wir heute hatten, ist ja auch nicht in dem Sinne final, sondern ist ja auch nur unsere Überlegung, also wenn ihr da anderer Meinung seid, dann schreibt das wie immer sehr gerne in die Kommentare. Aber ich denke, wir haben da, glaube ich, einen guten Rundumschlag geliefert, oder? Was meint ihr, Johannes und Olli? Ja, also kann ich mich eigentlich anschließen. Also mir fällt es unheimlich schwer, nach dem, was wir jetzt allen besprochen haben, da die Nummer 1 rauszusuchen. Deswegen will ich das gar nicht jetzt so als Fazit tatsächlich machen, sondern auch nochmal das herausheben, was du gesagt hast. Wir haben unheimlich gute Polizisten, wir haben unheimlich gute Detektive und ich glaube, das ist eine hohe Kunst, das so zu schaffen in so einer Serie, dass man solche tollen Charaktere hat, die man immer wieder auftreten kann und wie du sagtest, sie dann verschiedene Pairings dann bilden. Das ist ziemlich cool, das gefällt mir sehr gut, auch wenn man dann solche Leute hat wie Morofushi, der dann vielleicht später nochmal aufgewertet wird, was vielleicht ursprünglich gar nicht zugedacht war, ihm die Rolle, dass man sagt, okay, gibt es eine Verbindung zu Scotch oder so. Das finde ich einfach ganz spannend, dass man das so macht. Gefällt mir insgesamt ganz gut, dass wir solche Charaktere haben und dass wir nur so wenig schlechte haben. Also das ist ja eben auch irgendwie deutlich geworden so und die sind ja auch nur da, weil sie auch eine bestimmte Rolle erfüllen sollen eben. Ich meine, Kogoro, der wurde ganz am Anfang schon vorgestellt als Versagerdetektiv und diese Rolle erfüllt er halt auch, die ihm dazu gedacht wurde und Yamamura ist auch eher nicht der als Ermittler da, sondern als Comedy-Gag gedacht und deswegen finde ich das auch alles so in Ordnung und wie wir das haben und mir tut es unheimlich schwer, es hat sich ja auch in unseren Diskussionen gezeigt, wie nah die beieinander liegen, die Detektive, die Ermittler, da irgendwie eine klare Abgrenzung zu schaffen, schwer. Deswegen, mein Fazit lautet, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so viele gute Leute haben. Ja, mein Fazit wird auch ähnlich ausfallen. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dass ich generell kein Ranking bilden kann. So mit das ist die absolute Nummer 1. Und so würde ich es halt auch nach unserer erfolgreichen und wundervollen Diskussion, die wir hier hatten, die auch einige Aspekte für mich nochmal neu aufgeworfen hat und einen anderen Blickwinkel geliefert hat, so würde ich jetzt als beste Ermittler für mich im Conan-Universum, da möchte ich gern die drei Namen Shinichi Kudo, Heiji Hattori und Shuichi Akai anführen, weil ich halt, wie gesagt, am Anfang ja schon gesagt habe, wenn Shinichi und Heiji zusammenarbeiten, dann kriegen sie zusammen eigentlich jeden Fall auch in allen Einzelheiten gelöst, aber auch in den paar Fällen, wo Shinichi bzw. Conan mit Akai dann zusammenarbeitet, in den Konfrontationen mit der schwarzen Organisation, da stellen sie ordentlich was auf die Beine. Und ja, wir hatten Yusaku angesprochen ganz am Anfang, dass er halt immer irgendwie vor Conan ist und ihm immer irgendwelche Hinweise halt gibt und so gesehen über ihm steht, aber für mich ist da dann auch der Punkt, was Lasse auch genannt hatte, die Aktualität und das Begleiten der Fälle, die wir als Leser halt aktiv mitbekommen, und dafür bekommen wir halt von Yusaku zu wenig mit. Er ist halt der Mann im Hintergrund, sage ich mal, und wirklich aktiv begleiten in den Fällen, finde ich, tun wir ganz klar Shinichi als Hauptcharakter, aber auch als seinen guten Freund Heiji Hattori, der kommt in vielen Fällen vor, und eben auch Shuichi Akai, wenn es dann um die Organisation geht, da ist er eigentlich auch immer mit dabei. Und deswegen würde ich die drei so an die Spitze, ja, des Conan-Universums gerne setzen. Gut, dann sind wir hier auch am Ende des heutigen Podcasts angekommen, war ja doch ein langer Exkurs in der Frage, wer der beste Ermittler aus der Serie Detektiv Conan ist. Ich hoffe, ihr habt viele neue Eindrücke mitnehmen können, vielleicht auch einige Denkanstöße, vielleicht habt ihr auch als Interesse, einige Fälle nochmal neu zu lesen oder aus einer anderen Perspektive zu sehen. Durchaus ist das ja auch möglich. Genau, abschließend möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast eine Anlehnung ist an unseren zweiten Conan-Cast, den wir vor Urzeiten aufgenommen haben im Jahr 2010, wo wir uns auch schon der Frage gestellt haben, wer der beste Ermittler aus Detektiv Conan ist, damals im Anfangsstadium des Conan-Casts und auch in kürzerer Variante, als es heute der Fall ist. Heute dann die aktuellere, ausführlichere Variante dieses ja wirklich uralt Podcasts. Und genau, schreibt uns gerne die Kommentare, wie ihr diesen Podcast fandet, was eure Meinung ist zu den besten Ermittlern aus Detektiv Conan und auch wie euch diese Art von Podcast gefällt. Gerne nehmen wir dazu Feedback auf und arbeiten sie natürlich in die kommenden Podcasts mit ein. Ich verweise noch darauf, dass ihr Conan News in nahezu allen sozialen Netzwerken findet, uns dort gerne abonnieren und folgen dürft. Genau, bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss, macht's gut. Tschüss, danke fürs Zuhören. Ja, dann sage ich auch danke euch fürs Zuhören und danke an meine Mitdiskutierenden hier. Ich fand, wir hatten ein paar sehr interessante Diskussionsrunden um die Ermittler.